Here is the new Berlin. Hier ist das neue Berlin. Aquí está el nuevo Berlín. Voici la nouvelle Berlin. Hier ist das neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das neue Berlin. Inzwischen die 29. Folge, wenn mich nicht alles täuscht. Wir sitzen mal wieder zu zweit in unserem Studio, sehen beide etwas abgekämpft aus, etwas müde, etwas schwach hängen wir hier in den Seilen. Das kann an der harten Arbeitswoche liegen. Der Lohnarbeitswoche. Der harten Lohnarbeitswoche, die wir jetzt schon an einem Mittwochabend, die uns schon an einem Mittwochabend etwas ramponiert hat. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir jetzt inzwischen ein Jahr im Gespräch sind. Ein Jahr das neue Berlin, ungefähr, muss man dazu sagen, denn wir haben den genauen Termin für unser kleines Jubiläum irgendwie verpasst. Wahrscheinlich, weil wir gute Gäste wichtigere Themen hatten. Als uns selbst. Andererseits haben wir jetzt doch gedacht, irgendwie haben wir es ja auch verdient, nochmal ein bisschen selbst Bespielung zu betreiben, uns ein bisschen selbstreflexiv mal zu unserem eigenen Format zu verhalten. Einerseits einfach mal so zu sprechen darüber, wo wir gerade stehen mit dem Podcast, was wir bisher so für Linien verfolgt haben. Andererseits aber auch ganz grundsätzlich nochmal das Problem anzugehen, was ist eigentlich ein Podcast, was machen wir hier eigentlich genau, wenn wir behaupten, wir machen einen Feuilleton von unten im Podcast-Format, wir machen soziologisches, philosophisches Feuilleton, philosophischen, soziologischen Podcast, was auch immer das alles bedeuten soll. Wir schreiben dazu auch gerade einen kleinen Text für die Publikation Soziologie Magazin, wo wir gerade in der dritten Schleife, glaube ich, sind, am Manuskript und haben gedacht, vielleicht ist das ja eigentlich auch eine ganz Podcast-typische Art, irgendwie mit was umzugehen, irgendwie im Prozess zu sein, nichts Abgeschlossenes zu präsentieren, sondern eigentlich eher auch Arbeitsvorgänge sichtbar zu machen und haben dann gedacht, okay, dann sprechen wir doch einfach mal über unser kleines Manifest, das da im Entstehen ist und was daran eigentlich dran ist, was haltbar ist, was eigentlich vielleicht jetzt schon Quatsch ist, bevor wir es veröffentlicht haben, aber wir es trotzdem veröffentlichen, weil wir glauben, so funktionieren nun mal Texte und so funktioniert Rhetorik. Ja, also so klein würde ich den gar nicht machen. Ich glaube, das wird ein ganz guter Text, zumal es ja da relativ wenig leider dazu gibt. Wir haben ja dann tatsächlich uns auch dazu hinreißen lassen, doch noch ein bisschen zu recherchieren, den Forschungsstand. Ja, das soll ich große Fehler drüber reden. tatsächlich ist da rausgekommen, dass es da relativ wenig gibt. Aber das ist ja auch klar, weil wenn wenige Soziologen und Soziologinnen podcasten, dann gibt es natürlich auch wenige, die sich damit theoretisch auseinandersetzen. Und dann muss man eben selber nachhelfen, sagen wir es mal so. Ja. Und ich finde eigentlich auch das wirklich ideal, diesen Text zu kontrastieren. Wir haben ja in den letzten Folgen auch schon ein bisschen dieses Format etabliert, dass man mit Leuten über ihre geschriebenen Sachen redet. Ich fand auch bei der letzten Folge war das, ne? Brichtin und Schindler. Ja. Da war es ja ganz interessant, dass dann über den Text man eigentlich über die Argumente nochmal reflektiert hat. Und ja. Dann, also es war so ein paar ganz schöne Stellen, wo man sich fragt, okay, ja, wir haben das in dem Text jetzt so gemacht, aber man hätte es auch anders machen können. Mhm. Und so kommt man, finde ich, diesen Argumenten viel, viel besser auf die Spur, weil das halt diese reflexive Stufe irgendwie mit drin ist. Mhm. Und dieses Reden über Texte einfach wunderbar funktioniert. Im Prinzip macht man das ja im Studium auch, dass man lernt, Texte als Texte zu begreifen und nicht als als aufgeschriebene Wahrheit quasi. Mhm. Also so würde ich zumindest sagen, würde das auch zu einem kritischen oder zu einem Studium gehören, diesen kritischen Umgang mit Texten zu lernen. Ja. Es wird aber quasi nicht, das wäre jetzt die These, nicht als Teil von Lehrmethoden wirklich verstanden, auch über die eigenen Texte also zu reden, sondern da wird man eigentlich eher angehalten, möglichst perfekte Texte zu machen. Mm. Ohne quasi jetzt eben so ein offenes Verhältnis, nenne ich es jetzt mal ganz schlecht, zu Texten zu entwickeln und quasi diese Offenheit und dieses Problem auch, was Texte mit sich bringen, dass sie eben sowas Abschließendes haben, was ja gar nicht schlimm ist, das gehört ja zur Wissenschaft, aber es ist eben nicht alles Wissenschaft. Ne? Es macht den Prozess der Wissenschaft auch ein bisschen unsichtbar. Und dass man da kein so richtig positives Verhältnis dazu entwickelt, sondern eigentlich eher so, ich weiß noch, das war mir das allererste, was ich im Studium gelernt habe, Methoden wissenschaftlichen Arbeitens. Mhm. So, und dann ist das ein Kurs, wo ich dann, wenn ich heute noch drüber nachdenke, ist absurd, wo du irgendwie die erste, zweite Woche musst du so irgendwie eine Bibliografie abgeben. Und zwar ohne Thema. Ja. Also der Dozent hat dann einfach gesagt, überlegt euch irgendein Thema und sucht euch irgendwelche Bücher raus, so 20 Stück, und dann macht bitte eine Bibliografie und gebt das ab. Und dann, ich wusste ja damals noch überhaupt gar nicht, was das ist und so weiter, und habe es natürlich alles händisch gemacht, was absurd ist. Dafür nimmt man ja Datenbanken. Das ist ja Quatsch, dass das Menschen machen müssen. Aber man macht das dann händisch und vergisst natürlich dort einen Punkt und dort ein Komma und dort macht man nicht einen Doppelpunkt und dies und das. Und dann hat der arme Mann mir das wirklich oder den 20, 30 anderen Leuten, die in dem Seminar saßen, zurückgegeben. Und jedes vergessene Komma, jeden Punkt wurde angestrichen. Das muss man sich ja vorstellen. Und damit beginnt man dann mit dem Studium, dass man bitte lernt, in der Bibliografie überall die Punkte richtig zu setzen. Ja, ja. Etwas, was Maschinen nachweislicherweise viel besser machen können und wo man keine menschliche Arbeitskraft für verschwenden muss. Dieser kleine Exkurs nur dazu. Da muss man natürlich auch erstmal einiges über Datenbanken lernen, damit man weiß, wie man sich die bauen lassen kann. Genau, und vielleicht. Textverarbeitungsprogramme. Ja, vielleicht wäre das Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens, dass man weiß, wie man den Computer richtig als Sklave benutzen kann. Das wäre vielleicht doch die Herangehensweise. Also es stimmt auf jeden Fall, dass man, also so Schreibwerkstattformate, das habe ich auch an einer Uni gehabt, glaube ich, aber habe ich nicht besucht. Das ist irgendwie tatsächlich nicht so häufig, aber vielleicht ändert sich da auch schon viel oder vielleicht gibt es das auch an anderen Unis mehr. Aber ich hatte das auch so erlebt, dass man eigentlich jetzt über den Schreibprozess jetzt nicht so unglaublich viel reflektiert oder auch nicht nochmal zusammen irgendwie eigene Texte liest und dann sagt, okay, wieso baust du das nicht mal dahin und so weiter. Also einfach so eine handwerkliche Beziehung zum Schreiben zu entwickeln, das ist, glaube ich, nicht so das der naheliegendste Lehrinhalt erstmal an Universitäten. Ja. Und natürlich das Problem, also das Beste ist natürlich dann, wenn die Professorinnen ihre Texte auseinandernehmen lassen, quasi. Ja. Und dann selber quasi im Gespräch ihre Texte nochmal erklären. Ja. Also, dass man quasi nicht so entweder die Trennung, ja, hier ist meine Vorlesung, fertig, und hier sind meine Texte, und im Seminar kann man auch über andere Sachen reden, aber im Seminar einfach gemeinsam mal die Texte auseinanderzunehmen. Warum kommt wo welches Argument? Was, davon bin ich überzeugt, wenn gerade die Leute schon ein bisschen länger am Fach sind, was würden sie heute anders machen? Warum hat man damals bestimmte Sachen zum Beispiel so geschrieben? Würde sie heute vielleicht auch anders sehen? Ja, ja. Was hat man für Fehler gemacht, für Denkfehler, die man vielleicht erst Jahre später erkannt hat? Und solche Sachen, das heißt irgendwie da so ein gesundes Verhältnis vielleicht auch zu Texten zu entwickeln. Ja. Aber das funktioniert natürlich nicht, wenn über diese bestimmte Präsentation von wissenschaftlichem Wissen halt bestimmte strukturell, also bestimmte Personen, bestimmte Rollen und Machtstrukturen quasi, um das Wort jetzt mal zu bemühen, quasi performiert werden. Ja, ja, Das macht das natürlich, vor allem sicherlich in der deutschen Universität, da weiß ich noch, wie das in anderen Ländern aussieht. In der amerikanischen ist das bestimmt wieder alles viel besser. Das Thema hat man ja schon. Ein lockereres Verhältnis hat man da bestimmt zu solchen Sachen. Das stimmt, ja. Also was zum Beispiel Creative Writing angeht, da sind die USA viel besser aufgestellt, glaube ich auch. Also da gibt es halt Schreibschulen wie Sand am Meer in Deutschland. Muss man jetzt echt fürs Literarische schreiben. Da gibt es, glaube ich, zwei Studiengänge in ganz Deutschland, die sehr elitär sind, auch mit hohen Zugangsbedingungen sozusagen, hohen Zugangshürden. Und auch da, also das ist jetzt natürlich das Literarische, aber auch da würde ich sagen, klar ist das auch zu einem großen Teil Handwerk und klar kann man das auch handwerklich lernen erstmal. Das heißt natürlich nicht, dass es da nicht auch talentierte Leute gibt und untalentierte Leute, aber schreiben, das ist einfach erstmal ziemlich viel Technik irgendwie, über die man sich auch austauschen kann, und da ist nicht viel mit Genie-Ästhetik beim Aufsätze schreiben. Ja, also das Stichwort Entzauberung, ne? Genau, also das Schreiben muss man wirklich entzaubern, würde ich auch sagen. Andererseits war es jetzt für mich auch irgendwie so ein, auch nochmal ein kleiner Erkenntnisprozess, mit dir jetzt zusammen an diesem Text zu arbeiten. Wir haben das jetzt natürlich auch jetzt nicht so mega strukturiert vorher besprochen, wie wir das angehen wollen. Du hast einfach mal einen Entwurf gemacht, dann habe ich den ziemlich stark umgeschrieben, dann hast du den wieder umgeschrieben und dann haben wir den noch dreimal irgendwie redigiert und jetzt haben wir eine neue Fassung und ich finde jetzt schon wieder Sachen, die ich eigentlich irgendwie nicht ganz ideal finde, beziehungsweise wir haben auch noch einiges, was wir besprechen müssen. Das ist ganz interessant und ich frage mich auch, wie das Autoren machen. Also es gibt ja so berühmte Autorenduos, nicht, dass wir mit denen in einer Reihe werden, aber wenn man jetzt so Marx Engels oder Berger-Luckmann, Laclau und Muff oder Deleuze, Guattari und so weiter liest. Ich frage mich, ob die dann immer kapitelweise sich abwechseln oder ob die wirklich an jeder Seite zusammen sitzen. Also natürlich nicht beim Schreiben, aber dann beim Bearbeiten und dann das nochmal nachverhandeln, da Formulierungen, einzelne Formulierungen in 1000 Plateaus nachverhandeln. Es muss sicher nicht eine Arbeitsteilung geben. Also gleichberechtigt kann es nicht sein. Ja. Weil dann ist es ja ein unendliches Chaos. Ja, genau. Gute Frage. Ja, also bei unserem Text habe ich dann auch das Gefühl gehabt, wir sind erstmal irgendwie auch nicht so ganz sicher gewesen, welche Textgattung wir eigentlich schreiben, weil, also wir sind schon, wussten schon ungefähr, aber wir haben schon noch eher so in Richtung Essay gedacht und dann aber so in den Rückmeldungen jetzt von der Zeitschrift auch eher so, ja, so ein bisschen in Richtung Aufsatz wurden wir dann noch getrimmt, würde ich jetzt behaupten. Also was so. Aber ja, einmal das, aber ich glaube, man kann auch verschiedene Arten von Essays unterscheiden. Also ich würde trotzdem noch sagen, dass es noch essayistisch ist, aber es hat vielleicht nicht mehr so diese pamphlethafte Haltung, ja, zu sagen, hier, so sieht's aus, wie schlimm das alles ist und jetzt kommen die Podcasts. Also es sind jetzt quasi nicht mehr so viele Verfallsthesen und Zuspitzungen drin. Das stimmt. Die auch zum Teil ja dann klischeehaft waren. Also das fand ich irgendwie auch erstmal gut. Ja, du hast recht. Also die Klischees, die mögen wir nicht. Andererseits mögen wir natürlich schon eine starke Formulierung und vielleicht auch ein bisschen über das Ziel hinausschießen, schadet ja eigentlich auch immer nicht für einen interessanten Text. Man muss übertreiben, um zu verdeutlichen. Genau, und eine kleine Polemik muss eigentlich auch erlaubt sein, theoretisch. Aber dann ist natürlich die Frage, gegen wen soll polemisiert werden? Und dann, da sind wir uns dann untereinander schon wieder uneins und überhaupt. Und genau, und dann kommt natürlich auch das Lektorat, das dann bestimmte Sachen auch irgendwie unplausibel findet. Und dann müssen wir über nähere Überlegung auch feststellen, stimmt. Manchmal, ja, manchmal nicht. Manchmal nicht, genau. Wir können den durchgehen, oder? Ja, dann gehen wir ihn doch einfach mal durch. Also unsere Hauptthese ist, also nicht These, sondern unsere Hauptmessage ist, so soll der auch heißen, der Text, dass wir einen Feuilleton von unten machen. Wir haben den Begriff ja schon immer mal verwendet, aber noch nie so richtig eigentlich drüber nachgedacht, was ihr genau damit meint. Genau, und im Prinzip war er auch erstmal, also aus meiner Perspektive war er auch einfach verwendet, weil ich fand, das klang cool. Und das war eigentlich für mich gar nicht so. Nee, also das ist ein Begriff, ich meine, da gibt's ja auch bei allen großen Schreiberlingen gibt's da ja regelrechte Strategien, Begriffe zu verwenden, die nicht so stark definiert werden, ja, damit man damit irgendwie dann doch alles machen kann. Genau, sowas, und ich fand wie, den dispositiv oder so. Und deswegen ist, finde ich, das auch vollkommen okay. Ja. Aber wenn man bestimmte Argumente macht, dann ist es vielleicht auch mal ganz nett zu wissen, was man damit meint. Ja, das stimmt. Und mal drüber nachzudenken. Und ja, an einem Text, der ist halt dann erbarmungsloser als ein Gespräch, wo man darüber nachdenken kann. Das stimmt, ja. Das hat man jetzt doch mal wieder gemerkt. Ja, und wir sagen, dass wir damit, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir es bisher schon richtig haben, wir sagen damit, dass wir quasi nicht diesen, in einer frühen Textfassung hatte ich gesagt, diese bürgerliche Selbstvergewisserungsanstalt oder sowas. Das war eine mittlere Textfassung. Am Anfang war das nicht drin. Ja, stimmt, es war eine mittlere. Also da hatte ich das auf jeden Fall überlegt. Das heißt, mit dem Gedanken, dass das irgendwie jetzt für Tong so das ist, wo quasi man enthoben von den Problemen dieser Welt sich dann jetzt über irgendwelche kulturellen Sachen entspannt informiert, was ich ehrlich gesagt gar nicht schlimm finde. Das muss ja auch nicht alles immer total wichtig und große Debatte und so weiter sein. Aber wir meinen das eben schon irgendwie eher in diesem Erkenntnissinne. Das heißt, jetzt schreiben wir keine Kulturrundschau und Rezension. Auch da würde ich jetzt das nochmal relativieren und sagen, für mich ist auch andererseits jetzt Kulturbeschäftigung nicht irgendwie abgehobenes, erkenntnisloses, vor sich hin Geschreibe oder so. Das würde ich hier nicht sagen, aber das ist ja nicht das, was wir machen, in dem Sinne, dass wir machen jetzt keine Kunstkritik, logischerweise, was ein ganz wesentlicher Teil, also gar keine Spartenkritik, keine, wie war die neue Wagner-Inszenierung in Bayreuth oder so. Und auch nicht, glaube ich, in diesem Selbstverständnis der Kritiker, genau, die dann sagen, ja, was sagt jetzt irgendwie das Fazfeuilleton zur neuen Inszenierung von XY? Also diese Art von so, was früher vor allem so Theaterkritik und sowas war, das... Naja, und Literaturkritik, Filmkritik, dann auch später. Dann, ja. Genau, also das ist ja eigentlich ein unerlässlicher Teil eigentlich des Feuilletons. Ja. Den haben wir schon mal nicht. Also haben wir eigentlich schon mal uns ungerechtfertigt an diesem Begriff. Aber ja, würde ich nicht sagen, weil wir können das ja immer noch machen. Also mal so eine Filmkritik würde ich ja eigentlich schon gerne mal machen. Wir können mich ja halt, immer ja, noch. Ich kenne mich halt mit Filmen nicht aus, aber ich glaube, wir... Ich hätte jetzt nichts dagegen, also von daher auch da den Begriff offen halten, weil Feuilleton kann ja auch vieles sein. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wo ich das mal gehört habe, weil ich habe es nicht mitbekommen, aber als irgendwie das Genom entschlüsselt wurde oder irgendwie sowas, hat halt Schirmacher an der FAZ, hat halt einfach irgendwie dieses Genom dort abgedruckt, und zwar in dieser chemischen Ausführungen, dass du halt zwei dicke FAZ-Seiten mit so Buchstabensalat hattest. Mm. Das war natürlich schon was sehr Experimentelles, aber natürlich ist das Feuilleton. Das heißt jetzt nicht, dass wir das jetzt demnächst vorhaben, mal irgendwie so ein Basenpaare da vorzulesen, 2 Stunden. Aber die Offenheit dessen, was man, wie man Feuilleton verstehen kann, als, und jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Punkt, wie wir das verstehen, nämlich als Ort, ich weiß gar nicht, ob wir hier so eine Definition Ort, schon haben am Ort Anfang. Ist nicht drin, aber als öffentliches Nachdenken über Gesellschaft im weitesten Sinne. Stimmt, genau. Das ist auch schon das Nächste, dass man ich glaube, an irgendeiner Stelle sagen wir doch Ort, aber eigentlich ist es ja kein Ort, sondern es geht ja schon um den Prozess. Das ist schon mal auch so eine definitorische Frage. Ja. Ist Feuilleton ein Prozess oder ist es der Ort? Eigentlich ist es ja schon der Ort auch. Mhm. Weil wenn ich Feuilleton haben will, dann muss ich halt wissen, hier gehe ich auf Seite 20 und dort steht oben Feuilleton drüber und dann kommt Feuilleton, Sportteil schmeiße ich weg oder gucke noch Fußball oder sowas. Ich versuche ja auch mal den Auslaut von Feuilleton so ein bisschen ohne G zu sprechen. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist oder falsch. So. Ich glaube, wir sind schon phonetisch nicht auf einer Wellenlänge. Ach so, ja. Nein, Quatsch. Ist ja eigentlich auch blöd, dass man da so ein komisches Wort dafür hat. Da müsste man eigentlich mal was Neues. Es ist auch unschreibbar. Erfinden. Wieder so sinnlose französische Vokale irgendwo reingestreut. Ich hatte da interessanterweise nie ein Problem, das zu schreiben. Ich weiß bis heute nicht, wie man es schreibt. Ich konnte das einfach. Naja. Genau, aber also das ist erstmal eine super weite Definition. Da haben wir natürlich auch, können wir natürlich auch gleich wieder angegriffen werden, auch in dem Sinne, dass man fragt, ja, okay, wird jetzt im Politikteil einer Zeitung beispielsweise nicht über Gesellschaft nachgedacht, wird nicht bei Anne Will oder in der Gala über Gesellschaft im weitesten Sinne nachgedacht? Bei Anne Will wird nicht darüber nachgedacht. Das will ich mal zu Protokoll geben. In einem guten Wirtschaftsteil vielleicht schon. Aber ich sag mal so ein Ressortleiter will da auch jetzt nicht beim Feuilleton. Also der wird auch schon aufpassen, dass es nicht zu viel ist. Aber klar, grundsätzlich ist die Trennung erstmal künstlich. Also ich finde das jetzt auch, dass wir da so offen einsteigen, eigentlich ganz gut, weil man sich ja dann, also die Strategie ist jetzt ja eigentlich so ein bisschen vorsichtiger geworden, dass man sich am Anfang das so relativ offen, so breit macht und dann sich nach und nach annähert und das so quasi durch die Beispiele spezifiziert, was dieses Nachdenken denn auszeichnet, wie die Rahmenbedingungen sind und so weiter und so fort. Ja. So geht das dann ja eigentlich ganz gut. Ich habe da gleich noch zwei Details bei diesem Absatz noch, ganz schnell, weil wir jetzt ja wirklich richtige Textlektüre hier machen. Ja. Wir haben hier zweimal Öffentliches in dem Absatz und ich frage mich, ob wir vielleicht eins auch noch rausstreichen sollten, weil es wirklich nee, in einem Absatz. Im selben Satz verstehe ich das schon, aber im Absatz kann schon öffentlich kommen. Also da sind wir eigentlich bei dem Punkt. Ich glaube, das ist schon mit das Entscheidende. Also man könnte ja auch sagen, früher die Kneipengespräche waren auch Feuilleton. Würde ich halt nicht sagen, weil es nicht öffentlich war. Ich konnte, wenn man da das nicht aufgezeichnet hat und das quasi an eine Öffentlichkeit gebracht hat, auch mit der Absicht, das an eine Öffentlichkeit zu bringen und auf diese Öffentlichkeit einzuwirken damit, auf welche Weise auch immer, das ist schon ganz zentral. Also, dass es um Öffentlichkeitsfragen geht bei Feuilleton, das finde ich auch wichtig. Von daher darf das da auch zweimal drin stehen. Okay, ich lese es nochmal mit nüchternen Augen und schau mal, ob es mir auch nochmal auffällt. Das zweite ist Gesellschaft, weil ich will das nicht ändern oder so, ich würde das genauso lassen, aber ist das bei uns jetzt eigentlich. Wir wollen ja jetzt nicht so die Gesellschaft. Deswegen hat es ja auch keinen Artikel. Genau, hat ja auch keinen Artikel, genau. Aber das ist bei uns jetzt auch nicht die Gesellschaft und die kommt auch nirgendwo so vor, oder? Es ist halt über Gesellschaft, aber es ist nicht über die Gesellschaft, so wie die Gesellschaft kann keine weiteren Migranten ertragen oder die Gesellschaft muss sich mal wieder zusammenraufen und in die Hände spucken und das Bruttosozialprodukt erhöhen. Ich würde mal sagen, so ein bisschen Luhmann-Sinne, wenn man über Gesellschaft spricht, dann kann man auch über die Gesellschaft sprechen, nämlich die Gesellschaft der Gesellschaft. Ja, das habe ich nie so richtig verstanden, was das bedeuten soll. Das ist ja ein Witz im Prinzip, ein konstruktivistischer, aber ich würde sagen, wenn man Artikel ohne Gesellschaft schreibt, dann schreibt das eben kann man auch mal über die Gesellschaft nachdenken. Ja. Aber klar, das problematisiert das eher. Okay, aber ich wollte es nur nochmal ansprechen. Ja, das sind ja so wortstrategische Fragen. Ja, ja. Genau, dann überleiten wir so mit über dass die Soziologie und oder Sozialwissenschaften oder sowas, obwohl sie eigentlich ja wieder wirken möchte in der Öffentlichkeit, weil sie sich vielleicht noch so ein bisschen an Leute wie Adorno und sowas erinnert, die da so richtig mal Radau gemacht haben. Oder so vielleicht auch so ein bisschen die 68er, die hat man ja auch noch im Hinterkopf. Und das waren ja so gedacht irgendwie eigentlich auch alle Soziologen und Philosophen und sowas. Und jetzt hat man so ein super Mittel, um einfach zu kommunizieren, wie man möchte, ohne Gatekeeper. Und 1000 Leute machen das. Was haben wir hier? Wir haben jetzt hier, das ist so ein bisschen corny, aber halt Gaming, Käse essen. Das habe ich übrigens reingeschrieben, weil ich das tatsächlich gelesen hatte, dass es einen Podcast über Käse gibt. Ja, ja, ich hatte vorher Pilze sammeln, aber das gibt es wahrscheinlich gar nicht oder so. Ja, stimmt, das hätte man nochmal gucken müssen, aber es gibt auf jeden Fall, es gibt sogar, glaube ich, ein oder zwei Podcasts, also deutsche Podcasts, nur über Käse. Wird in jeder Folge Käse hören, ne? Ja, müsste man eigentlich mal machen. Also ich habe es tatsächlich dann nur gefunden, aber man muss da eigentlich wirklich mal reinhören. Also das ist ja eigentlich super. Auf jeden Fall, das Argument ist, über alles Mögliche wird das gemacht, sogar über Käse, aber über Soziologie gibt's fast nichts. Genau, da ist jetzt schon ein zweifacher Sprung irgendwie. Also einerseits, weil erstmal im Schreiben irgendwie ist dieser Absatz, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, irgendwie ist der immer noch so ein bisschen unverbunden mit dem ersten Absatz. Aber da hatten wir ja eh auch drüber geredet, dass wir da vielleicht nochmal einen inhaltlichen Absatz zum Podcast insgesamt machen. Zweitens ist es aber auch irgendwie, das war auch schon von Anfang an so, dass eigentlich ja nie so, also klar, es wird erzählt, wird jetzt behauptet, Feuilleton ist das öffentliche Nachdenken über Gesellschaft und dann kommt die Soziologie. Aber wie jetzt Feuilleton und Soziologie zusammenhängen, das ist ja eigentlich auch nie so richtig erklärt worden. Ja, oder? Das kommt später, ne? So ein bisschen das Argument, dass dass sozusagen die Heimat der Soziologie in den Massenmedien, also da, wo die Soziologie am meisten Soziologie sein konnte, sagen wir es mal so, in einem intellektuellen Sinne natürlich irgendwie, also in diesem Sinne des Nachdenkens über Gesellschaft, da, wo die Soziologie das am besten sein konnte, in den Massenmedien, das war ein Feuilleton. Mhm. Also im Wirtschaftsteil kann Soziologie eigentlich nicht so richtig stattfinden, auch, ja, eine Form von Soziologie, aber im vollen Sinne der Soziologie, sagen wir es mal so, kann sie halt im Feuilleton stattfinden. Aber das stimmt, an der Stelle wird es im Prinzip nicht gesagt. Eigentlich müsste man es noch mit reinschreiben, damit klar ist, worum es eigentlich geht. Und dieser Zwischenabsatz, wo man nochmal erklärt, was ist eigentlich ein Podcast, worum geht's hier, der muss tatsächlich noch rein. Deswegen, weil das für ein Publikum ist, was vielleicht das einfach nicht weiß. Also sobald man so einen Text schreibt, hat man sofort auch wieder das Publikum zwischen den Zeilen. Ja. Und man liest im Prinzip jeden Absatz, liest man so, wie würde das dieser generalisierte andere, in dem Fall das Publikum, lesen. Und was ich muss sozusagen das Publikum mitsimulieren und sich fragen, was weiß es nicht. Das haben wir halt einfach hier nicht so richtig gemacht. Das stimmt. Ich sehe auch gerade, du hast hier diesen Absatz, diese Formulierung über Soziologie als Wissenschaft von der Gesellschaft nochmal umformuliert. Leicht. Insofern ist es dann doch irgendwie schlüssig übergeführt. Ah ja, das kann sein, dass das sogar genau der Gedanke war. Andererseits hast du dann dadurch wieder einen eingeschobenen Nebensatz eingeführt, wie du es so gerne machst. Das sind dann die Quick and Dirty, ne? Da sagt man, hier fehlt jetzt der Aspekt, der Gedanke, macht man einfach noch einen einfach, Nebensatz. Einfach mitten in den Satz noch einen Satz. Am Ende habe ich noch einen, den hast du auch, nachdem ich das gelesen hatte, noch reingefügt. Da ist ein Nebensatz dritter Stufe noch drin. Also Nebensatz und dann noch ein Nebensatz in den Nebensatz eingeschoben. Aber ich sag mal so, das mache ich eigentlich auch gerne, weil ich denke, das ist quasi erstmal, damit es nicht verloren geht. Und wenn sich dann noch da jemand stört, das kann dann das Lektorat machen. So. Und dann, das kann ich immer später, kann ich da immer noch zwei Sätze draus machen. Wenn ich dann eile bin, dann ist es schnell noch reingeschrieben. Okay, so, du hast den Gedanken notiert, aber natürlich schiebt das dann immer oft das Prädikat auf, sozusagen. Also das Subjekt, dann kommt der Einschub, dann kommt der zweite Einschub und dann kommt das Prädikat. Und ja, ich weiß nicht mehr ganz wo. Genau. Aber es stimmt, aber das ist, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt noch in dem zweiten Absatz irgendwie noch mehr auffangen können oder glätten, oder ist das jetzt schon damit eingebunden eigentlich mit diesem Nachdenken über Gesellschaft? Es ist halt der Rückbezug zum ersten Absatz. Ja, ne? Ja, genau. Aber und macht der dann noch Sinn, wenn wir einen neuen Absatz da reinmachen? Ja, man kann es aber im Prinzip auch straight up formulieren, so wie ich es gerade gesagt habe, dass sozusagen die Heimat der Soziologie im Feuilleton war. Und wenn es wenn sich da was ändert, dann ändert sich auch der Ort, an dem Soziologie in der Öffentlichkeit stattfindet. Mm. Und Soziologie muss auch gucken, wo sie bleibt. Ja, da ist dann jetzt auch die Frage, stimmt das empirisch, dass die Soziologie in den im Feuilleton einen Ort hatte? Also was heißt das ganz konkret, dass halt so Leute wie Schirmacher sich für Soziologie interessiert haben? Ich denke noch an früher so Leute wie Dahndorf oder wie, wen hatte ich ja jetzt gerade hier, so Kritiker, die einfach soziologisch ausgebildet waren, aber natürlich auch so Leute wie Adorno und die ganzen Leute. Ja, Habermas. Das war ja alles Feuilleton und die haben ja ohne Ende, haben die ja auch für die FAZ natürlich vor allem als das Feuilleton, kann man vielleicht so sagen, ne? Ich glaube, es sind so drei wichtige in Deutschland, genau. Je nachdem, ob man jetzt die FAZ lesen kann oder nicht. Die kann man doch gut lesen. Also ich meine im Sinne von, vielen ist die FAZ ja schon zu konservativ, sicherlich. Ja, okay, aber da muss man ja ein bisschen drüber stehen. Also wenn man Feuilleton-Leser ist, dann ist man ja da ja sowieso. Ja, wenn man Feuilleton-Leser ist, liest man alle drei wichtigen Feuilletons. Genau. Aber also auf jeden Fall wurden da ja früher einfach wichtige Texte geschrieben, wo man auch, glaube ich, vorangekommen ist in den Debatten. Das ist vielleicht naiv. Aber so stelle ich mir das irgendwie erstmal vor. Ja, es gab auch noch eine in den 20ern ja so eine Feuilleton-Phase mit Krakauer und Benjamin. Genau. Die ist vielleicht auch relativ relevant, wenn man so einen soziologischen Feuilleton-Begriff irgendwie stark machen wollte. Dann müsste man eigentlich Krakauer fast noch reinschreiben. Stimmt, der hat das ja auch wirklich etabliert. Also mit auch langen Geschichten, er hat das ja auch erzählend gemacht fast. Mhm. Mit dieser Verwobenheit von so Theorie, Erfahrung, freiem Nachdenken. Also ja, tatsächlich Feuilleton in diesem vielfältigen Sinne. Ja, ja. Kann man überlegen, ob man ihn nochmal so ein bisschen name droppt. Stimmt, ja. Genau. Ich kenne mich leider auch nicht so gut mit Krakau aus. Also die Bücher, ich glaube, gerade so also die bekannten Studien auch. So die Angestellten. Die Angestellten, so. Das ist, glaube ich, alles als in der Zeitung erst erschienen. Die haben dann später erst so Bücher draus gemacht. Hm. Das war ja damals sowieso, dass viele auch literarische Texte in Zeitungen erst erschienen sind. Und so glaube ich auch das. Also das lief dann wirklich so eine Serie oder sowas. Und dann konnte man da jede Woche quasi seine Reflexionen über die Angestellten lesen. Ja. Das muss ja dann auch in der Frankfurter Zeitung damals gewesen sein, was ja quasi so die Vorgängerin der FAZ dann war. Wenn mich nicht alles täuscht. Kann auch falsch sein. Weiß ich nicht. Ansonsten ist natürlich jetzt alles auf Soziologie geschrieben. Man kann sicherlich auch noch für andere Disziplinen behaupten. Nicht für alle, für die Ökonomie zum Beispiel schon nicht mal so, weil die dieses Wirkungsproblem nicht hat. Mm. Aber Kulturwissenschaften, Literaturwissenschaften, Ethnographie, wenn das überhaupt irgendwo stattfindet. Mm. Dann sicherlich. Also es wäre eigentlich korrekter, über sozialen Kulturwissenschaften oder so zu sprechen. Ja, jetzt haben wir und nicht in einem starken Sinne über Soziologie. Aber ehrlich gesagt habe ich auch keinen Bock, jedes Mal sozialen Kulturwissenschaften zu schreiben. Ja, und eine Katastrophe. Und wir haben uns jetzt auch ein bisschen ans Medium angepasst. Genau. Wir schreiben dasselbe nochmal für das Kulturmagazin. Genau, einfach per Search and Replace. Textproduktion automatisieren ist sowieso der neue Trend. Genau. Genau. Dann sind wir auf der Seite durch, oder? Wir steigen dann ein mit so einem historischen Vergleich, an dem wir uns lange gestritten haben, weil ich habe den geschrieben und habe das sehr schlecht geschrieben, sodass man es nicht verstanden hat. Nämlich ich steige hier mit Charles Wright Mills ein, der Anfang der 50er in seiner Studie über die Menschen im Büro, heißt es auf Deutsch, geschrieben hat über, also so zeitdiagnostisch, als der kleine Mann von heute, scheint nirgendwo einen festen Halt zu haben, hat kein Ziel und Inhalt im Leben, lähmende Angst erfüllt ihn, er erkennt die Ursachen der Angst nicht und so weiter und so weiter und so weiter. Das habe ich dort da reingeschrieben, weil es mir irgendwie nochmal, weil ich irgendwie schon so einen gesellschaftsdiagnostischen Bezug haben wollte. Mhm. Verbunden ist das dann halt mit der Pointe. Also erstmal wird gesagt, kennen wir alles, nämlich postpolitische Zustände, wo natürlich immer, das ist ja auch die Kritik an dieser Colin Crouch-Theorie Postpolitik. Und die Frage ist, was ist genau der Vergleichs, die Vergleichsgröße, also was war vorher politisch und wenn heute postpolitisch war, finde ich hier ganz interessant, weil das, was politisch war, war natürlich genau diese Zeit, diese Hochzeit, Nachkriegszeit, ne, der Demokratie, Massenorganisationen und so weiter und so fort. Und da schreibt der Mills genau das, was man dann bei Crouch irgendwie 50 Jahre später lesen darf, nämlich eben dieses postpolitische im Prinzip, diese Apathie, diese Ziellosigkeit, auch sehr interessant, diese Zukunftslosigkeit und Vergangenheitslosigkeit, bemerkt er auch, was ich schon mal interessant finde, bei 50er denkt man ja so, es geht alles los, ne? Man hat irgendwie schon den Mond vor Augen, so ungefähr, Technik, Optimismus, und Mills hat da irgendwie ein ganz anderes Urteil, er macht das halt so ein bisschen aus diesem klassentheoretischen Gedanken heraus, ne? Dass halt das Proletariat davor, das hatte noch ein Ziel, das hatte eine Vergangenheit, wusste, wo es hin wollte. Mhm. Die Angestellten, bezieht sich im Prinzip, ist ja auch das Krakauer Urteil so ein bisschen, die sind halt nirgendwo im geschichtlichen Raum. Die haben keine Geschichte, die haben nichts, was sie erreichen wollen, weil die haben einen Lebensstil. Und im Lebensstil, da erreicht man nicht, sondern da hat man einfach Spaß am Leben so ungefähr. Und that's it. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist halt dann so der Twist, dass das ja heutzutage in der Debatte, und das ist so ein bisschen konstruiert, aber ich finde es eigentlich schon trotzdem nachvollziehbar, dass das dann heute wieder mit sozialen Medien wieder schuld sind. Ne? Ja. Bei Crouch war es irgendwie der Neoliberalismus oder so, heutzutage sind es die sozialen Medien, die uns sozusagen voneinander entfremden und wir können keinen klaren Gedanken mehr fassen und leben im Jetzt, ne? Also gebannt vom Bildschirm und solche Sachen. Und das wollte ich einfach einfangen in der Gesellschaftsdiagnose, weil Mills macht das natürlich, bezieht das auch auf die Massenmedien. Aber halt damals Radio, Kino, Fernsehen, Sonntagszeitungen und besonders schön Fünf-Groschen-Romane. Mhm. Und sagt dort, dass das Problem eben diese funktionale Differenzierung ist. Also, dass es eben Massenmedien entstanden sind, ja, die es ja damals noch nicht so lange gab. Also, die Zeitungen gab es schon 100 Jahre oder sowas. Aber Radio gab es ja in 50ern gerade mal so 20, 30 Jahre oder so. Wie heute das Internet im Prinzip. 50er Jahre ist eigentlich wie heute. Also, Radio in 50ern ist eigentlich wie Internet in 10er Jahren quasi. Also in 10er Jahren des 21. Jahrhunderts, in denen wir leben. Also das heißt, diese Medialisierung der Gesellschaft und diese Dauerkonfrontation, also Kommunikationsgesellschaft, die ja in den 50er Jahren dann wirklich durchgesetzt war, die ist eigentlich für diese Apathie schuld. Und zwar deswegen, weil eben, so schreibt er, dass berufsmäßige Produzenten populärer Vorstellungsbilder eben die öffentliche Meinung beeinflussen können, weil das Publikum ja all die Leute, über die es gern reden oder denen es gleichen möchte, meist nicht persönlich kennt und gar nicht kennen kann. Ja. Das kennen wir dann irgendwie so ein bisschen von Luhmann wieder, ne? Alles, was man über die Welt weiß, mit ganz wenigen Ausnahmen, weiß man aus Massenmedien, weil die Welt so groß ist, dass man sie natürlich nicht selber bereisen kann und sich angucken kann. Ja, aber ja, auch da schon, da ist halt die Frage, also welche... Wie war das anders? Wann war das anders? Wann kannte man die politischen Akteure nie eigentlich? Also man hat dann das gar nicht zur Kenntnis genommen oder also vielleicht in der Stammesgesellschaft oder so gibt es vielleicht noch so solche Öffentlichkeiten, aber danach doch nie wieder, oder? Also ja, aber die Frage ist ja schon, ob es eine funktionale Differenzierung gibt, in der es einen Industriezweig gibt, der davon lebt, diese Bilder zu produzieren. Ach so, meinst du, ja. Also wie gesagt, berufsmäßige Produzenten populärer Vorstellungsbilder. Das heißt, Journalisten und halt so Marketing-Leute und sowas. Also die quasi davon leben, bestimmte Klischees zu kommunizieren und die quasi die Vielfalt der Welt auf bestimmte kommunizierbare Bilder runterzubringen, die dann massenhaft und in Echtzeit sogar, ne, im Fernsehen und im Radio und in einer neuen Vielfalt, in einer vor allem visuellen Form, ne, Bewegtbild und so weiter und so fort, quasi an eine unheimliche Masse an Millionen von Menschen zu kommunizieren. Also das ist ja schon neuer. Das stimmt. Jetzt ist aber die... Wir wollen jetzt auch gar nicht missdiskutieren. Das ist ja jetzt eigentlich nur funktional für das Argument, dass eigentlich dieselbe Kritik, die wir an den gegenwärtigen neuen Medien erleben, sich eigentlich alle 50 Jahre wiederholt. Also dazu, ja, sagen wir mal, es wiederholt sich nicht alle 50 Jahre, aber dass wir eben, dass quasi die Diagnose gar nicht so triftig ist, wenn man das vor 50 Jahren eigentlich ähnliche Diagnosen gestellt hat, genau, mit Blick auf andere Medien. Also das heißt, man darf halt nicht auf die sozialen Medien schimpfen, sondern man muss über bestimmte sozusagen strukturelle Eigenschaften von Öffentlichkeit nachdenken. Und in dem Fall um die strukturelle Öffentlichkeit dieser Kommunikation von populären Bildern. Und genau, das ist dann eben das Argument, die entweder von berufsmäßigen Produzenten kommen können oder auch nicht. Also das heißt, die sozialen Medien sind zwar nicht mehr von diesen professionellen Imagemakern nur beackert, immer mehr natürlich auch, ne? Das wäre vielleicht noch so ein Nebenargument, was wir auch nicht haben, dass vielleicht die sozialen Medien heute einfach, das Schlimme an den sozialen Medien ist vielleicht gar nicht, dass da jeder was sagen kann, sondern dass sie heute wie Fernsehen sind. Also, oder wieder die schlimmste Form von Fernsehen, sagen wir es mal so. Also jetzt bei YouTube, meintest du vorhin. Ne? Ja, nee, ich denke auch an Facebook, was da so los ist. Das Problem ist, dass das wie Fox News ist dort, dass da halt den ganzen Tag lang irre Sachen ohne jede Vernunft quasi rausgeblasen werden. Das Schlimme ist sozusagen gar nicht die Öffnung der Realität, sondern das ist wie Fernsehen nur noch viel schlimmer quasi. Aber das wäre vielleicht noch so ein anderer Gedanke. Auf jeden Fall, genau wie du schon sagst, ist das eben diese Überleitung und es soll nochmal dann halt dieses diese Erzählung und ich weiß nicht, ob ich die dann überbewerte, aber ich habe schon das Gefühl, zumindest so in meiner Bubble, dass irgendwie diese etablierten Medien, nenne ich sie jetzt mal, dass sie irgendwie einen ziemlich guten Ruf haben vor allem wieder eigentlich haben, im Zuge halt der ganzen sozialen Medien Skandale und Fake News Debatten und so weiter, die letzten Jahre so gekommen sind, wo halt irgendwie die gute alte Zeitungswelt mit so tollen Journalisten, die nicht sozusagen einfach ihre Meinung rausposaunen, sondern die recherchieren und dann richtig reflektierte Texte schreiben und sowas, dass die irgendwie so einen guten Ruf haben, was ich überhaupt gar nicht nachvollziehen kann. Also warum hat man plötzlich so eine schlechte Meinung über soziale Medien und wieder so eine gute Meinung über Journalisten? Und über die alten Massenmedien. Das war nochmal, wie gesagt, vielleicht ist es auch nicht so, aber ich nehme das irgendwie wahr, dass die einen besseren Ruf haben, nach wie vor. Als das eigentlich jetzt, wie gesagt, wenn man mal dann den Milchvergleich macht, jetzt sein müsste. Also das halt in Zeitungen, und da muss man ja mal die gesamten Zeitungen angucken, dass dort halt jetzt nicht weniger Lügen verbreitet werden als in den sozialen Medien. Vielleicht andere Lügen, weil sie quasi eher einer redaktionellen Logik dann folgen, naja, und andere Lügen, Verkürzungen. Lügen fände ich jetzt zu stark, also das klingt dann schon so ein bisschen wie Lügenpresse und so. Also ich habe irgendwie nochmal an den Vergleich gedacht, planen wir ja auch eine Sendung dazu, wie quasi dieses ganze Hartz-IV-Regime ohne quasi die Schützenhilfe der Massenmedien, die dann über Monate und Jahre lang die faulen Arbeitslosen dort vorgeführt haben und quasi so verschiedene Figuren erfunden haben, mit diesem, was gab's da so, diesen einen, der irgendwie auf Mallorca schon seit Jahrzehnten lebt, und irgendwie so der Arbeitslosen Spaß dabei. Also da gibt's ja Forschung dazu, da war wirklich jede Woche saß dann einer dieser drei Arbeitslosen, irgendwelche komischen Freaks, ne, saß halt dann in den großen Talkshows. Und so hat man quasi systematisch die öffentliche Meinung dermaßen beeinflusst, dass man diese politischen, dieses Hartz-IV-Regime durchsetzt. Naja, systematisch würde ja bedeuten, es gäbe da einen Plan und die Leute am besten, wenn es darum geht, das Hartz-IV-Regime durchzubekommen, auch noch einen Plan, eine Verschwörung oder eine Absprache zwischen Massenmedien und Politikern. So, nee, so würde ich das sagen wollen. Das würde ich auch nicht sagen, aber es gibt ja diese Dynamiken. Es gibt also einmal, dass alle gegen alle von abschreiben. Ja. Ne? Dadurch gibt es ja diese Wellen. Das sind ja keine unabhängigen Medien oder sowas. Ja. Sie sind unabhängig natürlich in diesem juristischen Sinne und auch in einem strengen, also wir haben ja Meinungsfreiheit. Die Zeitung kann schreiben, was sie will im Rahmen der Gesetze. Aber natürlich gucken die sich, beobachten die sich alle. Und dass es aber diese Beeinflussung und Themensetzung von Politikern gibt und dass die Medien im Prinzip auch den politischen Erzählungen verfolgen, das ist, also es gibt natürlich auch Medien, die das nicht tun, aber im Großen und Ganzen der Mainstream den politischen Erzählungen folgt, das würde ich schon sagen. Das stimmt, aber es gibt, also je nachdem, ich weiß nicht, ob Politiker das immer setzen können, sondern ich glaube, das hat eher eine eigengesetzliche Dynamik, solche großen Medienerzählungen. Und ich würde jetzt, also ich meine, das Mediensystem ist ja durchaus sehr ausdifferenziert und es gibt natürlich auf die ganze politischen Landkarte sozusagen verteilt, auch Zeitungen und Medien, dass die jetzt in der Taz geschrieben hätten, die Arbeitslosen sind Schmarotzer oder im neuen Deutschland oder wo auch immer, oder in der Konkret oder was weiß ich, würde ich jetzt bezweifeln. Aber da geht es mir schon um das Argument, dass man ja genau solche inhaltlichen Argumente nicht macht, dass es nicht darum geht, was geschrieben wird, sondern dass man sagt, die sozialen Medien sind schlechter, weil da gibt's nicht dieses Gatekeeper-System. Mm. Und zu sagen, das Gatekeeper-System, Redaktionssystem, das bringt bessere Ergebnisse. Ja. Was halt Quatsch ist. Das bringt vielleicht dann bessere Ergebnisse, wenn du Leute hast, die sich um Wahrheit kümmern. Aber das Redaktionssystem, das bringt gar nichts. Das bringt eine Bildzeitung. Darum geht's mir, dieses Argument zu machen. Ich verstehe das. Ich würde es nur insoweit, präzisieren wollen, als dass auf jeden Fall der Eindruck vermieden wird, dass man sagt, also ich finde Lüge eben das falsche Wort, weil Lüge impliziert eben intentionale Täuschung über eine bekannte Wahrheit, wogegen einfach das medientheoretische Argument eher wäre, Massenmedien haben einfach aufgrund ihrer strukturellen Eigenschaften auch die Tendenz, vielleicht irgendwie bestimmte gleichförmige Wirklichkeitsbilder zu reproduzieren und die dann populäre Vorstellungsbilder, Klischees eben. Aber ich würde genau. Auch ich würde auch zum guten Teil Propaganda sagen. Ja. Staats das würde ich eben nicht sagen. Doch, also zum oder ein schöneres Wort ist Hofberichterstattung. Ein Großteil zum Beispiel der auch in den öffentlich-rechtlichen, der nachrichtlichen Berichterstattung ist Hofberichterstattung. Wenn zum Beispiel, also Merkel kann zu irgendeinem Thema Pressekonferenz anberaumen und dann kommen die alle und senden das, was Merkel sagt, zur Top-Sendezeit. Ohne quasi sich zu fragen, worum geht's hier eigentlich? So, das, also wie gesagt, da ist der schöne Begriff Hofberichterstattung und damit ist schon ein Großteil von dem, was in der Politikberichterstattung stattfindet, schon mal beschrieben. Also vieles, so ein Urteil würde ich schon. Vieles hängt natürlich auch an bestimmten journalistischen Darstellungsformen. Also eine Meldung ist halt eben auch eine Meldung und ja, das sind immer die netten Ausreden dann. Ja, ich kenne ja nichts, das ist ja das Format. Da kann ich nichts dafür. Ja, nee, aber naja, das muss man aber schon auch unterscheiden. Also ich meine, in den Zeitungen gibt es ja dann auch die Kommentarspalten, die sicherlich jetzt nicht nur wiedergeben, was Merkel sagt. Aber gut, kann man jetzt sagen, welche Qualität das hat. Gut, das ist nochmal individuell, müsste man sich das anschauen. Okay, aber also ich glaube, der grobe Punkt ist ja eigentlich der, was ist eigentlich der Punkt, dass wir nicht d'accord sind mit der pauschalen Kritik an den sozialen Medien, weil die, wenn da und mit so eine Idealisierung des alten massenmedialen Komplexes sozusagen passiert, ohne also redaktioneller Journalismus ist auch nicht die Lösung. Redaktioneller Journalismus ist nicht nur die Lösung, aber das ist natürlich auch Güte, Eigenschaft von redaktionellem Journalismus gegenüber Hans-Peter sagt irgendwas bei Facebook gibt, das würde ich natürlich jetzt auch nicht bestreiten. Das würde ich schon bestreiten, klar. Naja. Weil was sollen denn die Gütekriterien sein? Also nach Gütekriterien macht die Bild einen super Job. Die ist redaktionelles Medium. Und denken drüber nach, was sie schreiben Güte, und so. Da wird nicht irgendwas ins Internet gerotzt. Nein, das wird alles sehr aufwendig produziert. Alles, was man an Journalistenschulen über gute redaktionelle Arbeit lernt, ist tatsächlich auch, finde ich, sind tatsächlich gute Maßstäbe für Informationsaufbereitung. Und das ist bekannt, dass die Bild-Zeitung von den entscheidenden Presseinstitutionen auch immer mal wieder gerügt wird. Also, was ist mit Relotius? Ist das eine Ausnahme? Oder ist das üblich? Ich würde sagen, das ist. Ich würde jetzt nicht, da würde mich jetzt nicht dazu verleiten, die Reportage grundsätzlich als Gattung in Frage zu stellen oder irgendwie zu sagen, die Journalisten denken sich alle ihre Stories aus. Ich mach's mal ganz praktisch, was ich damit sagen will. Ich finde halt irgendwie, selbst wenn die super recherchiert ist und alles, so würde ich es vielleicht auch nicht sagen, aber ich finde dann irgendwie Viertelstunde soziale Medien, irgendjemand aus den Kriegsgebieten, aus denen so jemand wie Relotius dann angeblich oder was auch immer berichtet hätte, dort einfach irgendein Kind, was eine halbe Stunde lang mit dem Smartphone da durch die Stadt läuft und sich dabei filmt, 100-mal sinnvoller, was jeder Journalist darüber schreiben könnte. Wie viel kriegst du davon jetzt in den sozialen Medien mit? Also kriegst du da. Na, bei so Katastrophen ist das sofort gesucht. Du guckst einfach, so sofort verlinkt, Leute, die vor Ort sind. Und heutzutage hat jeder sein Smartphone dabei, kann live streamen und du bist sofort im Geschehen und kannst dir das angucken. Okay, aber mit dem Wissen, dass dort auch keine Redaktion dir was verkaufen will, sondern dass es wirklich irgendein Typ ist vor Ort. Ja gut, aber das kann da eben dann auch genauso der Regierungsangehörige sein, der das auch so wegfilmt. Wenn du da keinen Kontext zu dem Video hast, dann kannst du ja, da natürlich auch alles sehen. Ja, habe ich ja bei dem Journalismus auch doch, nicht da. Doch, idealerweise. Da muss ich halt dem Medium glauben. Das musst du in der Tat, also wenn das ist in mancher Hinsicht vielleicht gar nicht so, nicht immer schlecht. Nee, das also, ist nicht immer schlecht. Irgendjemand muss ich ja vertrauen. Ja. Aber warum ich jetzt dem vertrauen sollte, was in der Zeitung steht, puh. Also ich kann dem vielleicht vertrauen, weil ich jetzt Journalisten selber kenne und so weiter. Aber warum ich jetzt nur, weil was in der Zeitung steht, dem erstmal substanziell mehr glauben sollte, als das in sozialen Medien ist, keine Ahnung, da muss man schon generelle Kriterien angeben. So, und da naja, muss man auch, also ich finde, man kann dann auch, sage ich mal, diesen Unterschied wieder rekonstruieren und dann sagen, okay, ich entscheide mich doch wieder für die Zeitung. Ja. Ich habe auch viele Printsachen abonniert, genau aus dem Grund, weil da eben dann doch vieles einfach besser gemacht wird, als man das im Internet so findet. Aber wie gesagt, ich sehe da irgendwie erstmal keinen substanziellen Grund. Nee. Und diese Debatte, die muss man erstmal öffnen darüber. Ja, aber also ich denke schon, dass es da einige Selbstansprüche des Journalismus gibt, zum Beispiel sowas wie, ich weiß, das klingt immer für die philosophischen Ohren schwierig, aber sowas wie Objektivität oder Neutralität oder einfach so Prinzipien des doppelten Quellenbelegs oder der Quellenkritik, der Vermeidung von Überdramatisierung. Das machen natürlich die Boulevardzeitungen alle trotzdem, aber das sind schon die Sachen, die die Leute auf den Journalisten muss Schulen lernen. Und die Zeitungen müssen sich für ihre Berichterstattung rechtfertigen. Der Spiegel muss zu Kreuze kriechen für Relotius und die... Ach, der muss doch nicht zu Kreuze, der macht eine riesen Story draus. Also das würde ich wirklich sagen. Es gibt kaum eine Position, wo du so viel Macht hast, irgendwie in der Welt und so wenig Verantwortung wie quasi diese Top-Journalisten. Du kannst doch in der Zeitung alles machen, du hast juristisch gar eine Rüge vom Presserat, gibt's da mal. Ja, na toll. Ja, also wenn ein Politiker was vergeigt, dann ist seine Karriere beendet. Wenn du als Top-Manager was vergeigst, dann fliegst du raus. Relotius ist entlassen und der wird nirgendwo mehr eine journalistische Anstellung finden. Aber insgesamt ist das doch... ist es doch harmlos. Naja, also ich glaube, wenn du wirst in keiner Redaktion mehr aufgenommen, wenn du überführt bist, bewusste Falschdarstellungen gemacht zu haben oder... Also keine Ahnung. Bei Pressefotografie gibt es diese Beispiele, wo dann Fotografen die Rauchwolken vergrößert haben und dann entlassen wurden oder auch, oder ein anderes Beispiel, das ist jetzt nicht zu diesem Themenkomplex, Zeitungen, also zum Beispiel die FAZ veröffentlicht fast wöchentlich auch nochmal eine Korrektur zu dem, was sie in der letzten Woche Falsches geschrieben haben. Also ja, aber ich meine, wenn im FAZ-Wirtschaftsteil halt wirklich einfach fiese Propaganda drin steht, irgendwie neoliberale Propaganda. Ja, aber die Leute, die das schreiben, das interessiert auch niemanden. Die Leute, die das schreiben, kannst die verbreiten, was die machen das ja nicht im Auftrag vom Wirtschaftsministerium, sondern die machen das, weil die das auf den... weil sie sich für Wahrheit nicht sonderlich interessieren. Nein, weil sie halt die das auch ihre glauben. Meinung dort die schreiben. Glauben das einfach. Ja, sicher, aber das ist ja das Schöne, wie in sozialen Medien, da glauben auch alle das, was sie schreiben. Ja, aber so. Ich meine, das ist ja jetzt auch eine Frage des politischen Standpunkts und des Weltzugangs und der einer komplexeren Frage von Weltinterpretation. Und da sind wir dann genau bei dem Thema, dass eben Massenmedien notwendigerweise komplexe, wenn möglicherweise auch irreführende Interpretationen von Welt herstellen. Aber das machen eben alle Medien per se und das machen alle Kommunikationen per se. Und das würde ich halt anzweifeln, weil das nämlich, da sind wir dann im Prinzip schon beim Thema, wo wir dann gleich noch drauf kommen, ich halt in sozialen Medien genau diesen Druck nicht habe. Da finde ich halt im Zweifelsfall, so wie bei Podcasts zum Beispiel, wenn es halt keine Ahnung, bei Technik geht das ja gut, weil da ist die Berichterstattung meistens ziemlich schlecht und falsch, ja. Also wirklich auch einfach sachlich falsch und die Interpretationen, die daran anschließen, gerade wenn es um Folgen von Technik, zum Beispiel Gesellschaft geht, das ist meistens alles falsch, was in Medien ist. Letztes Beispiel, Robotik, KI, Machine Learning, Blockchain. Ja, was heißt falsch hier? Also naja, weil das alles im Prinzip mit völligem Unverständnis der tatsächlichen Zustände. Also Beispiel Robotik. Mhm. Dass es zum Beispiel keinen einzigen Roboter gibt, also humanoiden Roboter, der in absehbarer Zukunft, und da rede ich wirklich über 10 Jahre und mehr, sinnvoll irgendwo in einem größeren Maße menschliche Arbeit ersetzen könnte. Und sozusagen auch weit darüber hinausgeht, außer die mechanische Ersetzung, die sowieso schon stattfindet. Mhm. Beispiel so ein Toilettenlift, das habe ich als TV gemacht, ne, wenn du halt dort mit spastischen Lähmungen und so weiter dort die Leute auf die Toilette schaffst und du die selber nicht heben kannst und so weiter, dann werden die in so einen Lift eingehängt und dann drückst du auf den Knopf und dann werden die hochgezogen und dann rollst du das Ding über die Toilette, drückst auf einen anderen Knopf, werden die runtergelassen, die machen ihr Geschäft und rufen irgendwann, dann gehst du wieder rein und setzt sie wieder in den Rollstuhl. So, das ist zum Beispiel sowas, was irgendwie so ein humanoider Roboter, der dann so rollt, so machen könnte. Aber das wird er in x Jahren noch nicht können, weil er quasi kein Gefühl für den Körper hat. Der kann das Gefühl für diesen Körper nicht entwickeln. So, das heißt, diese ganzen mechanischen Erleichterungen, das ist alles schon da. Das gibt's schon seit 10, 20 Jahren. Aber das, was dann wirklich dazukommt, gerade eben in diesem humanoiden Kontext, da brauchst du sowas wie ein Gefühl für den menschlichen Körper. Und da wissen die Roboterentwickler auch, die Wissenschaftlerinnen und so weiter, dass das alles nicht funktioniert, wie es erklärt wird. Da gibt es 100.000 Forschungsprojekte, da gibt es arschviel Kohle dafür und es funktioniert alles nicht. Das ist also, die primitivsten Aufgaben können die nicht erfüllen. Mm. So, das ist etwas, was du in den meisten Diskussionen nicht mitkriegst. Das findet nicht statt, sondern da sagt dann irgend so ein Fernsehjournalist, ja, wir haben das gehört irgendwie, ja, hier so viele Jobs gehen verloren und jetzt brauchen wir so ein Schnittbild. Und dann nimmt man irgendwie so einen komischen Spielzeugroboter und nimmt dann diesen Spielzeugroboter, um seine Geschichte zu verkaufen. So, das also da will ich streng sein, das halte ich für wirklich fahrlässig, weil das mit Realität und mit dem, was in der Wissenschaft passiert, was in der Wirtschaft passiert und die Ministerien, die damit zu tun haben, wissen das ja auch, die sind ja nicht blöd. Das heißt, das, was in der Realität passiert, damit hat es im Prinzip nichts zu tun. Und ja, es werden künstliche Diskussionen geführt, die nichts mit den eigentlichen Themen zu tun haben. Naja, das würde ich auch wahrscheinlich graduell richtig finden, abschwächen, genau. aber natürlich ist es so, das ist vielleicht auch ein Problem der Wissenschaftskommunikation, dass jetzt bestimmte Fachfragen irgendwie nicht in der Weise, wie sie tatsächlich bestehen, vermittelbar sind oder nicht vermittelt werden. Aus welchen medialen Gründen auch immer. Also mein Argument war eigentlich die Pointe dann, jetzt kann ich einfach auf Twitter gehen und nach Roboter Forschern suchen. Kann irgendwie humanoide Roboter, Soziologie, humane Roboter, Science and Technology Studies, kann das alles eingeben. Und dann kommen die Leute, die sich damit beschäftigen und die dann meinetwegen genau solche aktuellen Nachrichten kommentieren und mit ihrer Forschung in Zusammenhang bringen und sagen, okay, hier wurde jetzt mal wieder irgendwie Roboter XY gezeigt, tolles Bild, aber de facto habe ich irgendwie letztes Jahr eine Arbeit darüber geschrieben, wo rauskommt, dass es alles nicht funktioniert. Und hier kannst du einfach nachlesen, oder im besten Fall sind es dann Leute, die vielleicht selber einen Podcast haben, du kannst einfach zum Podcast gehen, wo die eine halbe Stunde lang darüber sprechen, warum das alles Quatsch ist, was da kommt, obwohl das alles massenmedial geprüft wurde und redaktionell abgesegnet. Und da sage ich, sind soziale Medien, wie gesagt, in diesem positiven Sinne, dass ich dort quasi über jedes Thema der Welt sofort an genau die richtigen Leute komme, die sich einfach auch auskennen mit den Themen und die halt auch Bock haben, das zu kommunizieren, dass ich diese Möglichkeiten habe. Und mir vor allem dann, also und vor allem ich in die Tiefe gehen kann. Ne? In dem Beitrag in der Tagesschau wird vielleicht dieselben Leute, die ich dann auf Twitter kriege, interviewt, aber von dem sind halt 12 Sekunden irgendwie der belangloseste Satz, den er hatte, meistens noch aus dem Kontext gerissen oder so. Mhm. Wenn ich einfach, ich meine, die Massenmedien fangen auch langsam an, dass sie dann die gesamten Interviews online stellen, aber wie gesagt, wenn die Leute bloggen oder twittern oder podcasten, dann ist das easy. Und das heißt, ich mache mir dann selber mein Menü quasi. Und da sage ich, ist der Wahrheitswert eben auch höher. Und das ist ein unheimlicher Fortschritt, dass ich nicht mehr angewiesen bin auf sozusagen den Zufall, ob da irgendein Journalist, der da gerade Dienst hatte, ein bisschen was davon versteht oder halt nicht. Also es ist halt nicht mehr dem Zufall überlassen. Also für mich ist die Redaktion leistet natürlich eine bestimmte Verlässlichkeit des Angebots, aber gleichzeitig auch eine große Unverlässlichkeit. Also weil sie solche Sachen dem Zufall überlässt, trotz aller Kriterien. Ich würde sagen, der Zugriff über die sozialen Medien funktioniert besser. Der löst dieses Problem besser für mich. Okay, das mag für bestimmte Wissensgebiete zutreffen, wo du auch die Zeit hast, dich irgendwie einzuarbeiten oder so, oder dem sozusagen recherchierend nachzugehen, dann wirklich die Experten aufzusuchen. Das könnte man jetzt auch fragen, ob man das vielleicht nicht auch bei Spezialinteressen dann auch irgendwie auch in anderen Medienvarianten so verfolgen konnte. Ich sehe schon deinen Punkt, dass sozusagen dass bestimmte Formate einfach auch thematisch verengt sind, an Erzählformen gewöhnt sind, die die entweder popularisieren, wenn irgendwie ein kleines Kind mit einem Roboter unterwegs ist oder irgendwie ein Stück Stück Sperrmüll als Hitchhike, per Anhalter fahrender Roboter verkauft wird und das dann irgendwelche Medienstories bringt. Das hat natürlich nichts mit den Problemen der Robotik und der KI zu tun. Das stimmt, aber natürlich gab es trotzdem auch immer parallel diese ganzen Wissenschaftsjournale, also diese, die wir in diesem einen Text haben, also Spektrum der Wissenschaft etc. und so. Ich vermute mal, dort wird das schon in einer besseren Komplexität erläutert werden. Deutschlandfunk als unser Leuchtstern hat natürlich auch Sendungen zur Forschung, die nicht so funktionieren wie Kurzbeiträge im Nachmittagsprogramm von Sat.1 oder so. Ja. Aber die machen dann, wenn ich dich unterbrechen darf, die machen halt dann mehr die Wissenschaftskommunikation wieder. Also das ist halt wieder genau das Problem, dass halt dann so ein Massenmedium sagt, ja, wenn du das richtig wissen willst und nicht nur den Scheiß, den wir dir jeden Tag erzählen, wenn du es richtig wissen willst, dann kannst du ja zu Special Interest gehen. Und dann kriegst du das technisch alles ganz korrekt erklärt. Abonnier doch einfach Spektrum der Wissenschaft. Ja. Ich will aber nicht das technisch alles korrekt erklärt haben, sondern ich will eine Kommunikation, wo Leute sich Gedanken darüber machen, was bedeutet das jetzt zum Beispiel, weil wir ja im Kontext Feuilleton waren, was bedeutet das für diese Gesellschaft? Dass diese Roboter zum Beispiel einfach nicht, dass es einfach nicht so funktioniert, oder wenn ich es jetzt soziologisch mal aufziehe, was bedeutet das, wenn das mal funktioniert? Also auch ein allgemeines Nachdenken über Robotik. Ich will keinen Wissenschaftsjournalismus, das ist einfach mein Punkt. Ich will nicht erklärt haben, was diese KI-Leute machen. Ich will halt, wie gesagt, jetzt in diesem soziologischen Sinne halt nachdenken darüber, was zum Beispiel solche Sachen bedeuten, aber halt mit diesem Sachverstand. Ich will auch, das war zum Teil, ist ja für Tong zum Teil auch gewesen, dass halt dann Leute, die auch keine Ahnung haben, da irgendwie resoniert haben über keine Ahnung, über Gott und die Welt und meistens auch mit sehr wenig Sachverstand. Also das ist vielleicht noch so eine andere Abgrenzung. Ich sehe da halt irgendwie eine Kombination und habe das Gefühl, soziale Medien können das alles besser. Aber naja, wir müssen mal weiter, glaube ich. Wir haben dann hier noch den Bertolt Brecht. Das ist noch so ein anderer Aspekt, ne, mit seiner Radiotheorie. Gut, dass das alles nicht so radikal im Text drin steht, wie du sagst. Oder zumindest habe ich es nicht so gelesen. Ja, dafür ist ja der Text. Der Text soll ja ein Angebot machen. Der Podcast macht kein Angebot. Ich hätte ja auch noch ein, zwei stilistische Sachen, aber das lassen wir jetzt einfach vielleicht. Das ist jetzt irgendwie nicht so spannend. Ja, also der Brecht ist halt so ein bisschen abgeschmackt, ne, weil man das schon 100 Mal gehört hat. Aber ich habe gedacht, viele Leute haben es, glaube ich, doch noch nicht gehört. Ja, ich finde das da eigentlich auch ganz cool. Ja. Also der Distributionsapparat soll in ein Kommunikationsapparat verwandelt werden. Ja, da ein kommen wir ungeheures dann, Kanalsystem. Da kommen wir dann langsam so ins Medientheoretische noch mehr. Ins Medienhistorische. Genau, da sind wir jetzt auch wieder bei einem Problem, weil wir natürlich so ein bisschen Relevanz erzeugen müssen. Also jetzt textrhetorisch gedacht, müssen wir natürlich erklären, wieso sollte man jetzt Podcasts hören, beziehungsweise was ist jetzt im Niedergang begriffen. Und das ist natürlich eine schwierige Geschichte, weil keiner auch so richtig weiß, wie es jetzt so alles weitergeht und wie Medienkrisen im Einzelnen zu bewerten sind. Da haben wir jetzt einerseits diesen Verfall von bestimmten Wissensautoritäten beschrieben. Das finde ich eigentlich immer noch relativ plausibel. Könnte man natürlich auch wieder fragen, ja, ist das wirklich so? Ist das jetzt im Einzelnen? Stimmt das dort und dort? Wir haben ja mit Weinberger mal eine Sendung drüber gemacht. Das ist jetzt auch keine Überautorität, aber ich finde es irgendwie immer noch ganz einigermaßen plausibel, wie er das beschreibt. Das ist die Theorie dessen, genau. Ob die stimmt oder nicht, das ist eine andere Frage, aber er hat das Programm im Prinzip. Ja, genau. Was Internet sein könnte und sein sollte. Genau. Wir hatten hier noch dieses historische Argument, da haben wir uns, glaube ich, auch nochmal drüber gestritten, dass hier Taz und Privatfernsehen, dass das für mich eigentlich beides Gegenöffentlichkeiten waren. Die eine so intellektuell quasi politisch, Gegenprogramm zum Staat, weil davor waren ja alle Medien so mehr oder weniger Staatsmedien. Das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber es war zumindest nicht, es gab zumindest nicht diese Gegenöffentlichkeit, wie das dann in 60er und 70ern entstanden ist. Und das wurde dann eben institutionalisiert in 70ern, in 80ern dann das Privatfernsehen. Ja. Das ist eigentlich so das Argument, dass diese Ausdifferenzierung von Öffentlichkeiten, dass kleinere Öffentlichkeiten entstehen, Gegenöffentlichkeiten, spezifische so, Öffentlichkeiten, ja. Dass das erstmal auch wiederum nichts mit dem Internet zu tun hat, mit dem technischen Internet. Das stimmt, sondern ja. Sondern so eine allgemeine Entwicklung ist, die quasi auch, auch was die Produktionsmittel angeht. Also ich habe jetzt kürzlich ein wunderbares Feature über die Taz gehört, wirklich großartig, über auch die, also 40 Jahre Taz oder so. Ja, das ist dann 40 Jahre, ne? Genau, 40 Jahre Taz. Da war das am Anfang, haben wir das beschrieben, bevor die erste Ausgabe kam, gab es irgendwie noch 3-4 inoffizielle Ausgaben. Die haben am Anfang das auch mit Fotokopierern, haben die ganze Zeitung gemacht. Also das ist tatsächlich, und dann ist da später was Offizielles draus geworden. Das ist halt auch ein bisschen so Ermächtigung über die Produktionsmittel, Demokratisierung der Produktionsmittel. Ja, ja. Damals konnte man das schon machen, 10 Jahre davor gab es noch keine Fotokopierer, ne? Da konnte man noch keine Fanzines machen. Da brauchte man noch eine Druckerpresse oder so. Ja. Dann konnte plötzlich jeder so seine Zeitung machen. Und viele haben das eben auch gemacht. Also das ist dann nur noch mal auch so ein bisschen historisch quasi. Ich habe da gar keine so großen Einwände, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wir haben da mal irgendwie drüber geredet, aber ich weiß schon gar nicht mehr, worum es da ging. Ich glaube, es war noch diese Parallelisierung zu Privatfernsehen, dass ich halt sage, Taz und RTL ist im Prinzip dasselbe Medien, ja, was diese Entwicklung geht. Ist halt geht. Die Frage, in welcher Hinsicht sie dasselbe sind. Im Sinne dieser Ausdifferenzierung der Öffentlichkeit. Das stimmt, ja. Dass ich halt nicht mehr blöde ARD gucken muss oder ZDF, sondern dass ich jetzt halt auch 100 andere Sender habe. Ja. Genauso wie ich halt nicht blöde Faz oder Zeit lesen muss, sondern auch Taz und 100 andere linke Blätter lesen kann. So. Und Rechte. Und Rechte, ja. Inzwischen auch, ja, genau. Doch, da gibt es doch so einiges jetzt auf dem publizistischen Markt. Ja, inzwischen, aber damals glaube ich noch nicht so, da war dann die linke Presse ein bisschen, naja, keine Ahnung. Okay. Naja. Genau, dann haben wir natürlich jetzt hier, dann kommen wir zu Weinberger, dann kommt dieses Medienökonomische, wo wir uns den Teufel ins Boot geholt haben, weil wir da irgendwie ein bisschen behauptet haben und das ist natürlich ziemlich schwierig, jetzt wirklich medienökonomisch die ganze Krise zu beschreiben. Also es stimmt sicherlich, Niedergang der Tageszeitungen und der Magazinpublikationen. Aber das sind eigentlich so die wesentlichen ökonomischen Krisen. Buchmarkt stagniert. Unsere Lektorin hat hier angestrichen, als ich behauptet habe, der Buchmarkt schwindet. Also der stagniert jetzt ungefähr. Ich glaube, wir haben es aber davor schon mal abgeschwächt. Ne? Wir haben am Anfang so gesagt, irgendwie Massenmedien over und jetzt kommen so die Podcasts, genau. Was im Prinzip völlig bescheuert ist. Ja, weil das ist genau das, was Weinberger so gesagt hat in den 90ern. So, das ist aber eigentlich Quatsch zu schreiben. Aber das ist auch irgendwie so, das ist halt das Problem, wenn man so ein bisschen pamphlethaft schreiben will, dann schreibt man sofort solche Sätze, die eigentlich bei jedem genaueren Blick sich als Quatsch herausstellen. Also ich glaube, wir haben es dann schon ausdifferenziert, so das Argument, aber es ist immer noch irgendwie so sehr generalistisch. Vor allem, wir könnten vielleicht das auch einfach, diesen Absatz auch einfach streichen, dann hätten wir die Argumentation nicht drin. Wir brauchen die eigentlich auch nicht und stimmt, wir brauchen sie eigentlich. Und dann nicht, ja, stimmt, wir brauchen sie überhaupt gar nicht. Dann sind wir da fein raus eigentlich. Also wir brauchen sie so ein bisschen, weil wir ja behaupten, dass das für Tang verloren geht. Ja, stimmt. Und weiß ich auch gar nicht. Ob das so ist, aber ja, also ich meine. Und dann Problem öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ne, dass man die Diskussion doppelt führen muss. Stimmt. Weil, also ich sag mal so, ich denke ja inzwischen, man muss die, also okay, es steht ja eigentlich auch da, ne, er muss sich neu legitimieren, das heißt, das Problem für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist nicht das Geld, sondern die Legitimation für dieses Geld. ja, das stimmt, so. Genau. Aber da muss man diese Diskussion, finde ich, auch eben genauso doppelt führen, weil das sind halt vollständig andere Problemlagen erstmal. Gleichzeitig denke ich wieder, man sieht jetzt in manchen Ländern, dass halt heute, was halt vor 10 Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre, der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch einfach abgeschafft wird. Ne? Also von daher ist vielleicht doch auch eine insgesamt eine Krise, die über Umwege dann auch beide Systeme erwischt. Hm. Aber ökonomisch ist es halt nicht. Also ökonomisch kann man es nicht erklären. Also vielleicht kann man dann insgesamt so eine, vielleicht, aber das stimmt vielleicht auch nicht, also so eine Glaubwürdigkeits- oder Legitimationskrise allgemein der Massenmedien vermuten. Aber das ist jetzt zum Beispiel nicht das Problem der FAZ. Bei denen ist wirklich das Problem, dass das einfach niemand mehr kauft und die bankrott gehen. Ja, okay, aber also sind wir, für da die ist die Legitimationskrise das geringste Problem, sagen wir es mal so. Die haben eine Existenzkrise, die zumindest der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland noch nicht hat. Ich wäre inzwischen nicht mehr so sicher, ob das nicht auch nochmal kommen kann. Also wenn da irgendjemand nochmal so ein Milliardär kommt und dann nochmal so eine richtig dicke Kampagne hochzieht, man weiß es ja nicht. In der Schweiz hatten die so einen Volksentscheid. Ich glaube, da war es dann relativ eindeutig. Mhm. Aber dass es überhaupt ernsthaft solche Diskussionen geführt werden, das ist schon trotzdem auch krass. Das stimmt, ja. Also ich höre das öfter, also manche diagnostizieren das schon, dass das irgendwie in den nächsten Jahrzehnten irgendwie dann nochmal neu legitimiert werden muss oder irgendwie. Also Jahrzehnte kann ich mir auch vorstellen, man weiß ja nicht, was da noch alles passiert, aber jetzt in den nächsten 5 Jahren oder so, man weiß es auch nicht, aber auf jeden Fall muss man halt irgendwie bei diesen ganzen Argumenten, wenn man so sehr theoretische und so epistemische Argumente und sowas macht, da irgendwie immer höllisch aufpassen, wenn man das dann mit empirischen Argumenten verbindet, die dann über diese Entwicklung dieser Märkte sprechen. Also wir haben halt deswegen nochmal geguckt, weil irgendwie gerade, glaube ich, was du genannt hattest, solche Wissenschaftsmedien, Spektrum der Wissenschaft und sowas, die haben, glaube ich, alle wirklich kein großes Problem. Weil die haben gerade ein Problem. Ich hatte halt gelesen in diesem Artikel, dass diese Wochenzeitschriften, die haben Probleme, also das Spiegel und so weiter und die Tageszeitung, genau. Mm. Aber so ein bisschen in diesen Special Interest und sowas. Also nee, ich glaube, die Wochenzeitungen waren stabil, die Tageszeitungen haben massiv verloren. Genau, die haben am größten verloren. Und der Zeitschriftenmarkt, da haben die Wissenschaftsmedien, die aufgezählt haben, bis zu 2/3 ihre Auflage verloren, so wenn ich so erinnere. Aber das sind doch Abonnenten. Und Abonnenten verlierst du doch nicht so schnell. Ne? Ich habe den Text noch hier, wir können auch nochmal schnell reingucken, aber ja. Ich glaube, die haben wirklich arg geblutet. Das Argument war dann, dass die öffentlich-rechtliche ist cool, Fernsehen geht's also gut. Ich glaube, es hat was mit den Märkten zu tun. Zum Beispiel in diesem Feature über die Taz kam auch raus, dass die Taz zum Beispiel keine finanziellen Probleme hat, beziehungsweise nicht mehr als schon immer. Deswegen, weil die Taz halt abschreckend ist für sehr, sehr viele Werbekunden. Das heißt, weil die sowieso auch über das Genossenschaftsmodell von Abonnenten getragen wurden, hat sich für die im Prinzip nichts geändert. Was eben völlig anders ist, natürlich gerade bei den Tageszeitungen, die ja, glaube ich, 2/3 oder sowas über die über den Werbemarkt finanzieren oder sowas. Ja, ja. Und weil der halt eingebrochen ist, können die das halt nicht, plus natürlich die Abonnenten wegsterben, das ist natürlich das nächste Problem, und keine neuen Abonnenten nachkommen, können die das halt nicht so ausgleichen. Und das hätte ich jetzt halt gedacht, einmal haben, also Spektrum der Wissenschaft, die haben ja nicht 2/3 der Auflage, geht ja über so Bahnhofsshops oder sowas, das werden ja relativ viele Abonnenten sein. Plus der Werbemarkt ist ja ein ganz anderer als und wahrscheinlich nicht so volatiler wie der Zeitungsmarkt, also der Tageszeitung, der Werbemarkt. Ich habe es hier, also ist eine nicht repräsentative Auswahl von Wissenschaftsmagazinen auf dem Zeitschriftenmarkt. Da hat von 2005 bis 2015 haben Spektrum der Wissenschaft 25.000 Auflage verloren, 25.000 Exemplare. Von 85.000, also sind jetzt bei 60. Entschuldigung, 15.000 haben sie verloren dann natürlich, oder? Nee, warte. Rechnen. Also, dass sie verloren haben, glaube ich schon, aber die haben. Die 25.000, Entschuldigung. Die sind nicht so in so einer Existenzkrise wie die Tageszeitung. Ich glaube, es sind schon vor allem die Tageszeitung. Also ich habe es wirklich anders verstanden. Ich habe es wirklich verstanden, dass die wirklich ganz massiv bedroht sind. Die Tageszeitung noch mehr, aber die. Ich meine, da ging es ja auch mehr um tatsächlich Wissenschaftsjournalismus, um den es uns ja eigentlich gar nicht geht. Genau, und Okay, die Zeit hat mehr Auflage im Vergleich 2004, 2014. Ja. Ich glaub, der Spiegel hat aber doch tatsächlich, du hast recht, 300.000 verloren und der Fokus hat 250.000 so knapp verloren. Heftig. Ja, nee, so hatte ich es halt auch in Erinnerung. Tageszeitung und diese politischen Magazine sind quasi die großen Verlierer. Wochenpublikation hier, doch, du hast recht, ja. Also auf jeden Fall muss man halt da irgendwie sehr genau sein, was wo quasi produziert wird und was nicht. Also wo hat sich viel geändert und wo nicht. Was wahrscheinlich alle erfasst, und das haben wir tatsächlich überhaupt gar nicht jetzt drin, müsste man vielleicht noch reinschreiben, das wird ja auch in dem Text nur gemutmaßt, weil es irgendwie dazu keine Arbeiten gibt, dass die Qualität wahrscheinlich nicht besser wird, wenn man Journalisten einfach schlechter bezahlt, keine Festanstellungen mehr gibt, weniger Zeit gibt, weniger Geld gibt für Recherchen und so weiter und so fort, der ganze Druck. Und das ist ja was ausnahmslos alle, also den gesamten, also alle Redaktionen erfasst, plus natürlich die Verdichtung durch die Multimedialisierung, dass man heute eben auch noch Video und Foto und alles parallel machen muss. Das wird ja klar gemutmaßt, dass das jetzt nicht unbedingt förderlich ist, wahrscheinlich für die Gesamtqualität dessen, was produziert wird. Ja. Das ist ein Argument, was man natürlich parallel dazu noch machen kann und was wirklich für alles gilt. Aber Qualität des Gesamtoutputs des deutschen Journalismus ist halt, was du kaum seriös jetzt empirisch messen kannst, wahrscheinlich. Ja. Also sicherlich kann man das irgendwie, aber es ist nicht einfach. Das ist wirklich aber auch eine entscheidende Frage, wenn man eigentlich bewerten möchte, wie steht es um schon, die Öffentlichkeit. Ja. Ja, genau. Aber also ich sag mal so, was ja zumindest im Journalismus inzwischen auch offener diskutiert wird, dass du ja heute quasi von vielen Journalistenjobs eigentlich nicht mehr leben kannst und deswegen halt so PR und sowas nebenbei machst und davon eigentlich lebst und dann quasi damit deinen verrückten Journalismus, womit man kein Geld verdient, so querfinanzieren musst. Mhm. Und das ist natürlich ein extremes Problem für die Profession, weil ja eben dann doch am Ende PR was anderes ist als Journalismus. Gab es übrigens einen interessanten Beitrag von ZAP über den Deutschen Journalistenverband, der inzwischen sagt, dass da gibt's keinen Unterschied. Was? Ja, also die gehen da inzwischen ganz positiv damit um und sagen, ja, wenn es nicht anders geht, ist doch gut. PR ist eigentlich aber auch am Ende auch dasselbe, nämlich Informationen aufbereiten und kommunizieren. Also die haben da gerade jetzt hoffentlich dann demnächst mal so einen kleinen Krieg in ihrer Profession, weil das kann es ja wohl nicht sein. Das werden wahrscheinlich aber auch die meisten Journalisten noch unterschreiben, dass das so nicht sein kann. Je nachdem. Ich weiß nicht, wie da die Mehrheitsverhältnisse sind, aber auf jeden Fall ist das alles ziemlich in Bewegung und wir können es jetzt nicht in allen Details hier. Ich habe auch noch übrigens nochmal nachgeguckt, wie es mit dem Sachbuch genau steht, weil also der Buchmarkt, das ist ja das nächste, Buchmarkt, der stagniert ja so seit 10 Jahren ungefähr, also geht mal ein bisschen rauf, ein bisschen runter, aber immer so zwischen 9 und 10 Milliarden Euro, glaube ich. Ist natürlich jetzt auch eine große Preisspanne, Wertspanne, aber genau, das ist natürlich die Frage auch, was ein stagnierender Markt in einer wachsenden Volkswirtschaft eigentlich zu bewerten ist. Aber wie dem auch sei, das Sachbuch hat tatsächlich 2018, wo habe ich es denn? Zugelegt. Zugelegt, ja. Tatsächlich. Und zwar, herrje, wo ist es denn jetzt? Schneide ich raus, die Pause. Das gibt's doch nicht. Ich hatte es doch gerade. 5,5%. 5,5% Umsatzsteigerung 2018 im Sachbuchmarkt. Umsatz, aber das heißt ja nicht, dass mehr Bücher verkauft wurden. Nee, heißt es auch definitiv nicht. Okay. Aber Nee, es ist auf jeden Fall kein Verfall. Was auch immer, aber auch das wieder bedeutet, ne? Da merkt man dann auch schnell, dass man gar nicht weiß, was so eine Zahl bedeutet. Weil das kann ja auch sein, dass jetzt, also es werden ja immer und mehr Bücher, von dem natürlich immer und immer weniger gelesen werden kann und noch viel weniger dann quasi diskutiert werden kann. Also da sind ja die Nadelöhre, sag ich mal, dieser großen Öffentlichkeiten relativ klein. Plus, das würde ich dann schon sagen, aber das weiß ich nicht, Das ist ja auch eine empirische Frage. Wie viel vom Gesamt quasi alles mal zusammengerechnet, wie viele Zeitungsseiten, wie viel Minuten Programm auf allen Sendern wird zum Beispiel der Literaturkritik gewidmet. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das weniger geworden ist. Weil es da ja auch keine guten Leute gibt, zum Beispiel. Beziehungsweise Thomas Gottschalk hat jetzt eine Literatursendung erst neulich gestartet. Also wer weiß, vielleicht erlebt die Literaturkritik auch eine Blüte. Das war ja schon mal die Debatte, als die Elke Heidenreich, ne, dieses Lesen angefangen hat, was ja so ein bisschen das literarische Quartett, hieß das so, beerben sollte. Mit so einem neuen, frischen Format, wo man nicht mehr so mit dem alten Kritiker-Gestus so das macht. Aber ja klar, es geht sicherlich nicht verloren. Ich meine, es gibt ja, glaube ich, auch wieder das literarische Quartett sogar. Das gibt es wieder, ja. Ne, ja, irgendwie. Man müsste halt hier wieder fragen, was heißt das für unser Feuilleton-Argument am Ende? Findet dort Soziologie statt, zum Beispiel? Weiß ich nicht, schaue ich nicht. Weiß ich nicht. Also ich sag mal so, in Andruck, bestes Beispiel jetzt für den Öffentlich-Rechtlichen, das ist natürlich top. Ja. Also da ist man... Da findet sehr viel Feuilleton statt. Obwohl ich mit den Andruckleuten auch manchmal ein bisschen böse bin. Einerseits, weil die da Rezensionen teilweise abgeben, wie so ein Schüleraufsatz. Ich habe mir noch ein Register gewünscht und übrigens hier auf Seite 3 ist ein Kommafehler aber im Großen und Ganzen. Also mit dem Register, das finde ich gut. Und das ist Mist und das ist Mist und das ist Mist, aber dann kommt am Ende raus, insgesamt aber doch eine lesenswerte Lektüre. Also da gibt's nie einen Verriss und das Zweite ist irgendwie... Das stimmt, das gibt's. Naja, nie würde ich nicht sagen, aber selten. Also ganz selten und dann gibt's also immer... Also einen richtigen Verriss gibt's wirklich. Es gibt so ausgewogene Kritiken, das spricht natürlich auch wieder für die Leute, aber irgendwie, manchmal gibt's dann so Bücher, die sind so unflätig dumm, dass man eigentlich die auch wirklich verreißen müsste und das machen die dann manchmal dann doch nicht und da bin ich dann manchmal ein bisschen sauer. Das stimmt, die haben aber ja auch keine so richtigen Kritiker dort, ne? Ja, die machen das. Das ist so zusammengewürfelt, irgendwelche Redakteure, die da wahrscheinlich Bock haben, mal was zu machen. Genau. Das ist auch, das stimmt, das ist auch, also man kriegt den guten Überblick, aber diese Form von wirklich Diskussion, die findet dort weniger statt, das stimmt wiederum. Also ich habe da zumindest so ein, zwei Bücher, die waren so ärgerlich schlecht, dass ich gedacht habe, welche waren's? Das möchte ich nicht sagen, aber ich kann man mal eine Sendung drüber. Schlechte Verrissen des letzten halben Jahres. Wir steigen in die Literaturkritik ein. Genau. Okay. Genau, das ist dann das Argument. Genau, dann im Prinzip nochmal so der, also dann wieder der Schwenk zu dem, was es eben doch gibt. Ja. Also wir haben ja erst gesagt, passiert nicht so viel, aber lass doch mal angucken, was es immerhin gibt. Genau, irgendwie Relevanz erzeugt. Aber dann gleich wieder so viele Beispiele gefunden, was doch Gutes passiert. Ja, aber viel finde ich das jetzt auch nicht. Also es sind alles kleine Pflänzchen. Ja. Also. Da habe ich auch überlegt, da reden wir dann so von Einzelkämpfern. Das ist dann aber so gemeint wie, das sind nur einzelne, also es gibt nur einzelne Beispiele, aber es ist nicht so, dass die Leute individuell Einzelkämpfer sind. Doch, also sind sie schon sowas auch gemeint. Sind sie schon auch, aber so dann habe ich es auch gemeint. Dann ist es also das ist was anderes als zum Beispiel bei Soziopolis. Da steckt ja eine Riesenredaktion dahinter. Ja, das stimmt. Halt, durch die Wissenschaftsfinanzierung oder welche Finanzierung auch immer mitfinanziert wird. Podcast gibt's über sozusagen diese wissenschaftliche Finanzierung null. Absolut null. Das stimmt, ja. Also das Einzige, was multimedial gemacht wird über diese, ist halt dann bei Stiftungen so Mitschnitte von irgendwelchen Diskussionen. Ja, und so. Ja. Aber Podcast-Formate und zwar sowohl in, also es gibt so einen Historiker aus Österreich, der macht das, glaube ich, aber wahrscheinlich auch über irgendeine Stelle, der macht so ein paar Podcasts. Das ist ganz interessant, aber ansonsten. Das stimmt, okay, aber jetzt ist die interessante Frage, weil wir eben auch mit Bezug auf diesen einen Vortrag von diesem Aufwachen-Typen auch überlegt hatten, ob wir den Podcast vielleicht per se als nicht professionalisiertes, nicht institutionelles Medium verstehen wollen. Genau, das ist die Frage, wie man die Definition macht. Und dann ist natürlich der Hinweis darauf, dass das Einzelkämpferinnen sind, nicht so ergiebig, weil dieses dann ja per se wären. Das stimmt, das ist dann widersprüchlich. Vielleicht braucht man da wirklich die Definition. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man kann die Definition ja auch abschwächen. Also ich finde es jetzt zum Beispiel nicht schlimm, finanziert zu werden, solange das Format trotzdem so bleibt, medial, dass halt Leute, die sich austauschen über solche Fragen, in dem Fall Soziologinnen und Soziologen, einfach ohne große Schnitte und Ansprüche, dass das jetzt wie eine professionelle Radiosendung auf dem Deutschlandfunk klingt, halt darüber sprechen. Mhm. Also dann finde ich das eigentlich nicht, also das würde meine Definition schon einschließen. Man muss jetzt, also das schließt jetzt nicht ein, dass das alles antikommerziell und ohne jegliche Unterstützung von zum Beispiel wissenschaftlichen Institutionen oder den Netzwerken angeht. Ja. Aber darüber muss man, also da wäre ich wahrscheinlich schon, würde man auch schon Widerrede finden, wo man dann mit so ein bisschen gegenkulturell und was auch immer sagen würde, das gehört auch dazu, dass man das alleine macht und ohne jede Abhängigkeit quasi. Und sei sie noch so gering. Das sind so Puristen aber das genau, müssen wir Puristen. Vielleicht... Genau, also da sind wir ja frei. Ist die Frage, ob wir das noch machen wollen, aber eine eigene Definition von Podcast hier mal zur Diskussion zu stellen. Ja. Man kann ja immer wieder widersprechen, ne? Das ist ja das Schöne. Das kann man sich überlegen. Das wollten wir ja vielleicht dann wirklich im zweiten Absatz machen, also ein bisschen zumindest. Da hattest du ja auch so ein paar Merkmale dann aus so einem da zitierst Text, du dann genau, auch. Den Stefan Schulz vor vielen, vielen Jahren schon geschrieben hat. Ich glaube, da hat er noch nicht mal selber gepodcastet. Vielleicht sondern war da zu Gast bei Tim Pritlaff. Vielleicht könnte man das ja auch irgendwie nach vorne ziehen oder so. Das kann man im Prinzip auch überlegen, ja. Und dann dass man doch so einen definitorischen Absatz am Anfang hat. Genau, und dann wobei, das haben wir überlegt, ganz an den Anfang zu ziehen. Naja. Den zweiten Absatz. Ja, genau. Einen zweiten Absatz, aber nicht vor den ersten. Also auf jeden Fall kommt's, lese ich jetzt auch doch schon ziemlich eindeutig, ne? Später nochmal. Also ja, naja, sind halt nur die beiden Sätze, ne? Ja. Also dass wir halt jetzt keinen Deutschlandfunk nachmachen wollen. Ja. Und dass es, glaube ich, auch einen Unterschied macht. Also ich habe ehrlich gesagt nur mal in diesen, jetzt habe ich vergessen, wie das hieß, diesen Deutschlandfunk Kultur Podcast mal reingehört. Hier kommt es jetzt, lakonisch elegant. Mm. Das ist natürlich schon so ein bisschen mehr wie Podcast, aber trotzdem ist es halt einfach nochmal anders, weil das sind halt trotzdem Journalisten. Also macht da wirklich den Unterschied, ob Journalisten jetzt mal einen Podcast machen oder ob sozusagen Expertinnen oder wie auch immer, also Leute, die quasi einfach Laien, also journalistisch Laien sind und sich dafür einfach für ein Thema interessieren. Oder tatsächlich, das ist natürlich das Beste, meinetwegen professionelle Wissenschaftlerinnen sind, einfach selber eine Sendung machen, ohne irgendwelche journalistischen Einflüsse. Das wäre vielleicht in meiner Definition noch irgendwie so mit dabei. Ja. Heißt jetzt, bedeutet nicht, dass Journalisten qua Amt nicht in der Lage sind, Podcasts zu machen. Aber einfach zu gut. Ich sag mal so, das Medium wird dann interessant, wenn da Leute sprechen, die die Ahnung von was haben und sich selbst jetzt quasi zu Journalisten annennen. Also vielleicht nicht zu Journalisten, ich würde ja auch sagen, würde ja niemals sagen, dass Podcasts eigentlich Journalisten sind. Nächstes Problem, auch das ist an keiner Stelle geschrieben, dass Journalismus ja ein offener Begriff ist, der auch jetzt auch in Deutschland aus historischen Gründen nicht geschützt ist. Ja. Und das auch ein Begriff ist, der absolut sich gerade ändert. Mhm. Also was in 10 Jahren noch ein Journalist sein wird, das ist, glaube ich, dann, also das wird ein völlig neues Bild sein. Ja. Das kann auch sein, dass sich das gerade so ein bisschen verschiebt, aber Naja. Vielleicht noch ein Wort zum Technischen des Podcasts. Du meintest mal, das hätte auch was mit einer bestimmten Art von Feed-Funktion zu tun? Die Offenheit, ja. Also das Internet ist ja technisch an vielen Stellen eigentlich schon zerstört. Also Viele Leute nutzen ja eigentlich nur noch das geschlossene Internet, zum Beispiel über Facebook oder so, über die einzelnen Seiten und nicht mehr die technisch offene Infrastruktur. Auch Apps zum Beispiel, ne? Apps sind ja geschlossene Systeme quasi, im Gegensatz zu Websites, die ja offene Systeme sind und Hypertext. Podcast ist eben tatsächlich technisch, genau, das haben wir gar nicht drin. Eines der wenigen auch massenwirksamen und auch kommerziell nutzbaren Systeme, die offen sind. Mhm. Also du wirst eigentlich kaum, du kannst kein Video machen über freie Formate, das geht nur über YouTube. Du kannst bloggen noch, das ist auch noch so ein freies Format, weil das halt auch einfach über Website geht. Aber ansonsten die sozialen Medien, das ist alles geschlossene Sachen. Du musst entweder auf Facebook gehen oder auf Twitter oder so. Wenn du podcastest, kannst du quasi wirklich einfach alles offen machen und dann dein offenes Format, eben den RSS-Feed, den kannst du dann wieder in die geschlossenen Systeme einspeisen, aber du behältst halt vollständig die Kontrolle. Mhm. Also wenn jetzt unser Podcast zum Beispiel bei Spotify ist, dann ist der da nur gelistet und es läuft bei denen irgendein Bot, der halt ab und zu mal nachguckt, ob eine neue Folge online ist. Mhm. Aber das ist alles vollständig unabhängig von unserem Server. Mhm. Das heißt, die Downloads, die bei Spotify dann stattfinden, die kommen über unseren Server. Wir behalten die volle Kontrolle darüber. Ach, tatsächlich? Naja, also das wusste ich gar nicht. Genau. Also wir speisen im Prinzip den Feed und damit die Informationen über die Sendungen in die Datenbanken ein. Aber es bleibt alles bei uns vollständig. Und das ist schon außergewöhnlich. Also das ist vielleicht auch kein Zufall, dass das Format offen ist und noch so ein bisschen altes Internet, sagen wir es mal so, vielleicht noch so ein bisschen den alten Idealismus hochhält, der ansonsten im Prinzip vorbei ist. Vielleicht sollten wir da noch einen Satz oder so im Text haben dazu, vielleicht, wenn das möglich ist, überhaupt das in einem Satz darzustellen. Ja, ist natürlich auch da wieder die Frage, was ist jetzt, ich meine, Spotify hat ja zum Teil schon angefangen, das zu beenden, deswegen, weil das dann was mit Monetarisierung zu tun hat. Ja. Also dieses, hier, was dieser Böhmermann dort macht, was ist, da ging es ja genau um den Vertrag, dass man sagt, das ist exklusiver Content für Spotify. Und ich meine, rezeptionsmäßig ist das natürlich ein Podcast, ne? Nach allen Regeln der Kunst, aber technisch kann man auch sagen, es ist ein Podcast, aber nicht in diesem freien Sinne. Mm. Weil es dann halt über eine proprietäre Struktur, es ist dann wie ein YouTube-Abonnement oder sowas. Mm. Aber das sind dann mehr politische Fragen. Stimmt. Ja, keine Ahnung. Gibt's denn aber es gibt eine Beschränkung aufs Audio auf jeden Fall, oder? Nee, Videopodcast gehen auch. Geht auch, okay. Mhm. Also das heißt, konsumiert eigentlich fast niemand. Auch ja. Die meisten Apps haben das, glaube ich, nicht eingebaut. Es gab mal so ein paar Leute, die haben das gemacht, aber es ist auch her. Also ich glaube, inzwischen ist Podcast quasi Audio. Okay. Auch deswegen, weil man Video ja inzwischen halt über YouTube vor allem konsumiert und über Netflix und diese ganzen Sachen. Und so quasi so aktuelles Video konsumiert man, glaube ich, nicht so über, also früher gab es zum Beispiel die Tagesschau, gab es auch als Podcast, als Videopodcast, gibt es wahrscheinlich noch immer, aber heute hast du ja die Podcast-App, ist viel besser als so ein blöder Videopodcast. Ja, stimmt. Naja. Ja, genau, wir machen so einen kleinen Überblick, was es dann eben auch doch gibt an Soziologie-Podcasts. Sondern garantiert ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Aber es gibt da wirklich nicht viel. Und das meiste ist auch nicht besonders gut. Ja, jetzt kriegen wir Beef mit den Kollegen. Nee, ich habe ja nichts gesagt. aber da ist wirklich noch Luft nach oben. Da geht mehr. Also gerade im Vergleich zu den Naturwissenschaften. Mm. So, also das finde ich dann irgendwie ein bisschen schwach, sich zu beschweren, dass irgendwie die Naturwissenschaften und Technikwissenschaften und so weiter da so viel mehr gehört werden. Das ist ja hier dann, das finde ich schon relativ stark, das kommt aber, glaube ich, später, das Argument. Wenn ich halt auf YouTube nach Soziologie-Sachen suche, kommt halt nichts. Und wenn ich bei Podcasts nach Soziologie suche, kommt auch fast nichts. Ja. Und da sage ich mal, das ist wirklich was ohne großen Kapitalaufwand zu beackern ist, quasi in diesen Poren des Internets, in denen wirklich noch soziale Medien in diesem positiven Sinne stattfindet. Und da macht das niemand. Ja. Das ist halt dann, also da sage ich mal, da kann man sich dann auch nicht beschweren. Ja. Mm. Ja, gut, dass wir das dann nochmal umstrukturieren müssen mit der Definition vielleicht, das haben wir ja schon gesagt. Stilistisch, ja, gibt's hier, ist hier dieser Schachtelsatz, aber ist jetzt auch egal. Das ist jetzt nicht so interessant. Ja, das kommt dann noch. Ja, hier kommt nochmal der offene Charakter, ne, was wir gerade schon gesagt haben. Genau, stimmt. Aber es wird nicht technisch genannt, da kann man es vielleicht noch, kann man noch einen Nebensatz stimmt, reinmachen, hast, oder? Hast recht, dann packen wir das vielleicht Podcasting in Reinform, Komma, nicht nur technisch. Das war perfekt, oder? Ja, perfekt, ja, hast recht. Kann man hier noch einen Nebensatz? Nee, aber vielleicht können wir das wirklich, das Technische da noch ranpacken. Man könnte noch einen Satz, muss kein Nebensatz sein. Man muss kein Nebensatz sein. Genau, dann das Offene, das haben wir ja eher so mit, ja, so Offenheit der Diskussion, Offenheit des Gesprächs, Unvorhersehbarkeit des Dialogs und so weiter, im Gegensatz zum redaktionellen Interview. Was ich auch eigentlich so nicht unbedingt unterschreiben würde, man hat ja trotzdem noch das Spannungsfeld. Also man kann jetzt nicht, philosophisch gibt es ja auch die Konzepte, wo man sagt, das ist das Beste, wenn man beim Podcast einfach fünf Stunden lang über nichts redet. Ja, ja. Sondern, keine Ahnung, gar keine Vorstellung hat, dass das irgendjemand auch hören möchte. Ganz so würde ich das, glaube ich, auch nicht unterschreiben. Man steht ja trotzdem in diesem Spannungsfeld. Aber das Spannungsfeld wird anders kontrolliert. Es wird quasi nicht über Format und damit über organisationelle Form kontrolliert, sondern mehr über so soziale Formen, dass man irgendwie ich würde das jetzt, glaube ich, nicht mehr ändern. Das ist ja nicht falsch, wie es da steht, aber ich glaube, dass man manches vielleicht weniger in diesem apodiktischen, sondern mehr in so einer Argumentform, dass man sagt, dadurch, dass eben bestimmte Sachen weggefallen sind, öffnet sich jetzt wieder so ein Spannungsfeld von medialer Produktion und Rezeption, in dass man selbst auch mit reingezogen wird. Aber ja. Keine Ahnung, das ist vielleicht auch schon zu spezifisch. Das muss man dann auch erklären, was damit gemeint ist und so weiter. Tja, dann ist hier unsere Lektorin an einigen Stellen. Suchmaschine, ne? In der Suchmaschine vorher schon mit der Knappheits- und Überflussökonomie. Das ist deine Lieblingsthese. Stimmt, das ist meine These, die ich aber noch entwickeln muss. Ich finde es ehrlich gesagt auch so nicht so jetzt irgendwie so unverständlich oder so. Also ich finde es manchmal eigentlich auch ganz nett, wenn man so ein paar unerklärte, wo man drüber lesen kann, was niemanden interessiert. Aber der wirklich interessierte Leser, der wird da hängen bleiben und dann dem doch nachhängen. So da stehen wir doch noch ein bisschen in der Benjamin-Tradition. Stimmt, da gibt es ja auch diesen Joke, wenn man so viele von diesen Autoren so nimmt und nach aktuellen Lektoratsregeln mal auseinandernimmt, dann ist das natürlich eine absolute Katastrophe, unlesbar, das versteht kein Leser niemals und sowas. Also das ist ja auch noch, Skript wird abgelehnt. Genau. Also wie gesagt, vor allem dieser Hinweis, das versteht kein Mensch, das machen ja Lektoren sehr gerne, weil sie halt dieses Publikum, was irgendwie in einer sehr beleidigenden Weise für nicht sonderlich intelligent gehalten wird, quasi da immer mit reinschreiben wollen in diesen Text. Und alles, was irgendwie über eine bestimmte Durchschnittsintelligenz, die man sich so vorstellt, die ja kein Mensch hat, also jeder Mensch hat ja eine eigene Intelligenz und keine Durchschnittsintelligenz, dass man das da so runterstutzt. Aber keine Ahnung. Können wir auch rausstreichen. Müssen wir mal gucken. Genau, Suchmaschinen fand ich sehr interessant, die Frage. Mhm. Wir haben hier behauptet, dass man das alles finden kann, wenn man möchte. Das heißt, man hat eigentlich kein Problem der Aufwendbarkeit. Mhm. Das kommt eigentlich auch aus dem Überflussökonomie-Argument. Ne? Wenn ich halt nicht mehr sage, ich habe nur einen Sender, den alle gleichzeitig gucken, sondern ich habe unendlich viele Sender, die zu jeder Zeitpunkt gesehen werden können, je nachdem, welcher Suchbegriff eingegeben wurde, dann kann ich ja einfach nur das Internet zumüllen, solange ich es gut verschlagworte quasi, findet jeder zu seinem Thema was. Und dann kann ich zu jeden Absatz der MEW kann ich einen eigenen Podcast machen und wen jetzt diesen Absatz interessiert, findet den. Ja. Und da wurde gesagt, stimmt nicht. Suchmaschinen sind quasi Matthäus-Prinzip heißt das, ne? Wer hat, dem wird gegeben. Ja. Wird gegeben. Stimmt, aber ich hatte so ein bisschen aus dieser Erfahrung heraus, dass es bei Soziologie wirklich nicht viel gibt. Mhm. Und wenn du jetzt einen, das wie gesagt mit ein bisschen Intelligenz, also ich glaube, man braucht schon, da habe ich auch nochmal gedacht bei der Website, man braucht natürlich schon so ein bisschen Search Engine Optimization. Mhm. Aber das wird schon gefunden. Also gerade bei diesen spezielleren Themen, ja. Da gibt's nicht so viel. Hätte ich, ich ehrlich gesagt auch gesagt, dass also. Also man kennt es doch auch aus der Recherche, wenn man keinen Bock hat, in der Bibliothek Bücher zu lesen und macht halt Recherche auf Google, dass man dann auch ziemlich schnell bei so ein bisschen, also jetzt vielleicht nicht bei Marx, eigentlich auch schon bei Marx, ist man ziemlich schnell auf sehr obskuren Seiten. Ja, auch. Ja. Also man findet das irgendwie alles ziemlich schnell. Stimmt, ja. Stimmt, irgendwie so ganz miserabel gebaute, so aus den 90ern noch, fürchterliche so Seiten. Postmoderne. Genau, wo irgendjemand irgendwas kommentiert aus der MEW 26 und so weiter. Also, zumal, das ist ja das Nächste, du kannst es ja auch sehr spezifisch machen. Also wenn wir die Tags haben, wir haben ja 20, 30 Tags oder sowas und man hat da ja die Kombination. Also das heißt, ich gehe ja nicht auf Google und gehe Politik ein oder Soziologie. Wenn ich ja Soziologie eingebe, kommt natürlich nicht unser Podcast. Aber wenn ich halt eine ganz spezielle Sendung zum speziellen Thema habe mit einer bestimmten Kombination von Suchwörtern, zum Beispiel, keine Ahnung, Strukturwandel der Öffentlichkeit plus, keine Ahnung, was man jetzt nochmal nehmen kann, das neue iPad oder sowas. Wenn ich mich dafür interessiere, was jetzt das iPad für diese Öffentlichkeit getan hat und ich mache eine Sendung darüber, dann findet man das auch in dieser, also das können ja die Suchmaschinen sehr gut, diese sehr spezifische Kombination von Suchwörtern dann verknüpfen mit den Seiten, die genau diese spezifische Kombination auch haben. Also ich sehe das ein, dass das vielleicht ein bisschen übertrieben ist, dass das Internet hart ist, was das angeht, aber. Aber es ist nicht so, dass man eine totale Verengung hat, irgendwie so eine redaktionelle Verengung oder irgendwie eine, ja, das Gefühl habe ich auch, weltanschauliche nicht, oder was auch immer, oder so eine eurozentrische, vielleicht ein bisschen, weil es sprachlich ja schon auch nochmal irgendwie eine Selektion gibt, aber. Ja, aber in Zukunft kann man ja übersetzen. Das ging früher auch nicht. Genau. Also heute, das funktioniert ja auf Facebook schon so krass. Ich bin da schnell mal auf irgendwelchen japanischen Seiten und so weiter und du kannst es alles lesen schon. Ja. Das ist unfassbar. Mm. Ich finde es absolut unglaublich, was da die Technik möglich macht. Und genau, was du meinst, dass man halt auch über die Hyperlinks natürlich vor allem sofort vom Hundertsten ins Tausendste ist und auf den abstrusesten Seiten landet, das ist tatsächlich auch neu. Also das wird schon alles gefunden. Es findet irgendjemand, das glaube ich schon. Aber keine Ahnung, müssen wir mal gucken, was wir daraus machen. Umformulieren oder so. Wir müssen es vielleicht umformulieren, ja. Ja, hier wir sind noch eine Referenz für die Habermas-These. Dann wer weiß, vielleicht schreiben wir noch einen Habermas ran oder so. Oder den Hannah Arendt oder wen auch immer. Arendt ist da, glaube ich, nicht so verdächtig. Also es geht um die Frage, das gibt's ja oft, so die Zeit macht das zum Beispiel auch, dass man Leute zusammenbringt, die besonders unterschiedlich sind und sagt, wir müssen jetzt mal alle wieder zusammenkommen und miteinander reden und dann werden wir uns Gemeinsamkeiten schon wieder entdecken und es gibt nicht mehr so viel Streit. So jetzt mal ganz runtergebrochen und ganz polemisch. Aber ich glaube, diesen Gedanken gibt es schon manchmal, dass man sagt, die Gesellschaft ist zu zerstritten und deswegen müssen wir jetzt mal alle wieder zusammenkommen. Und dem wollen wir uns so ein bisschen distanzieren, dass es bei Podcasts nicht darum geht, dass wir jetzt ja mal alle wieder zusammenkommen und reden und dann wird schon alles wieder gut. Also therapeutisch stimmt das natürlich schon, dass es sich lohnt, schon, miteinander zu reden. Aber es stimmt vielleicht nicht für politische Grundsatzfragen, für die Gesellschaft, an die wir ja eh nicht glauben, die dann irgendwie an einem Ort des Gemeinsamen den Konsens findet, genau, sozusagen. Also ich habe manchmal das Gefühl, es gibt viel zu wenig Konflikt. Das ist eigentlich das Problem der Gesellschaft, dass sie an vielen Stellen einfach eingeschlafen ist, weil sie verlernt hat, diese Konflikte richtig auszutragen, was auch manchmal gerne hässlich sein kann. also was Gewalt ausschließt. Aber vielleicht können Podcasts auch mal dieser Ort sein, mal wieder richtig zu streiten. Naja. Ja. Ist ein Nebenargument. Naja, vielleicht, manchmal streiten wir ja auch, das ist ja. Manchmal. Aber es würde auch mehr gehen. man braucht eine andere Podcast-Konstellation vielleicht. Wo sich nicht nur Freunde unterhalten, sondern wo man so eine Art politische Todfeinde. So jemand zugelost kriegt oder sowas innerhalb der Soziologie, wo man sich so registrieren kann. DGS macht so eine Börse und dann macht man so eine freie Börse von Wissenschaftlern, die sich ja in den Journalen schon streiten, aber dann auch einfach mal hier organisiert streiten können. Sowas müsste die DGS mal machen. Gut, dann sind wir fast am Ende, ne? Ja, ich bin auch schon ein bisschen müde. Ja. Ach so, hier nochmal das Argument, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass der Podcast doch auch wieder sichtbar macht, wie gut so ein Text sein kann. Ja, stimmt. Wie gut vielleicht auch die Uni manchmal sein kann, dass der Podcast hier nicht alles Mögliche ersetzen wird in dieser Welt. Ja, dass man auch merkt, dass wir halt wirklich immer merken, wenn wir unsere Folgen schneiden, dass wir nicht so gut aufgepasst haben, manchmal zumindest. Also dann auch manchmal irgendwie so merken, ja, okay, da habe ich ja totalen Quatsch erzählt jetzt in Bezug auf das, was der Vordermann gesagt hat. Ja, oder nicht nur, sondern allgemein auch Quatsch. Das finde ich schon erstaunlich. Also wie das so, ich meine, man kennt das, das ist dann rausgeflogen. Eigentlich ist das ja soziologisches Wissen, ne, außer Konversationsanalyse, die sich ja genau das anguckt, dass gesprochene Sprache wenn man die mal ganz genau anguckt, ein ziemlicher Wahnsinn ist, was da die ganze Zeit läuft, und man das absolut nicht mitkriegt, wenn man das nicht mal eben aufnimmt und dann genau analysiert, was da eigentlich alles läuft. Wenn man halt seine gesprochene Sprache habituell aufnimmt und nicht nur in einem Forschungskontext, dann wird natürlich diese Erfahrung irgendwie Standard. Und das kann der Podcast mitvermitteln. Ja. Mit welchen Folgen auch immer, ne? Kann auch sein, dass man dann sagt, das Podcasten lasse ich, das ist mir alles viel zu schlimm, was da passiert. Ich will da nicht in Verbindung gebracht werden mit dem, was ich dort mündlich äußere. Jemand von unseren Gästen hat mal mir gegenüber geäußert, ich verrate jetzt nicht, wer es war, dass er oder sie die Folge nicht hört, weil er oder sie die eigene Stimme nicht hören kann. Stimmt, das ist auch noch so ein Punkt. Also in die Sendung kommen, aber nachher auf keinen Fall anhören, was schrecklich ist. Ja, wobei das am Anfang, das ist, glaube ich, viel Gewöhnung. Also die meisten Leute sind, glaube ich, ziemlich hassen das, ihre Stimme zu hören. Aber wenn man es ein paar Mal macht, dann geht es auch weg. Ja. Also. Oder den eigenen Sprechstil oder die ganzen komischen Wiederholungen, die man die ganze Zeit macht. Das ist das Nächste, ja. Ja, und damit sind wir dann fast am Schluss. Selbstreflexives Wissenschaft steht ja nochmal als Zwischentitel. Ja. Da hast du sehr schön geschrieben, dass das hier wurde sogar markiert als so ein, hat das einen Name, diese herausgehobenen Sätze dann. Also es könnte ein Modus neuer Erkenntnis sein, in dem es die Offenheit akademischen Wissen medial sichtbar macht und reflexiv einholt. Das kann man, finde ich, so stehen lassen. Sehr schön. Achso, das habe ich noch hinzugefügt, wo die Hausarbeit einen Punkt setzt, stimmt, fängt der Podcast erst an. Das ist auch ein schöner Satz, ja. Ja, da ist ja auch die Sendung eigentlich genau das, was dort gerade steht. Ja. Also hier stehen die Punkte und wir reden nochmal drüber. Ja, richtig. gut bemerkt, ja, hast recht. Genau, dann der Verweis, das fand ich noch ganz gut, auf die Institutsküchen, in denen ja eigentlich schon viel gepodcastet wurde, nur dass niemand, das immer vergessen wurde, das Mikro anzumachen. Ja. Ich glaube, dass man da vieles einfach sichtbar machen kann, das was stimmt, schon stattfindet. Ja, das ist auch ein guter Schlusssatz, einfach jetzt so, was so die Gütekriterien für Schlusssätze angeht, selbstreferenziell den Sack zumachen, mit was Bildhaftem, das ist klasse. Ich Genau, das ist eigentlich ganz gut. Ich glaube, der Text wird gegen Ende immer stärker. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig. Ist wie ein Podcast. Da weiß man auch am Anfang noch nicht genau. Und dann. Genau, aber gegen Ende, da kommen dann nur noch Burner. Diamanten. Genau. Naja, also es bleibt spannend mit dem Text, aber ich glaube, mit einigen Veränderungen werden wir es dann doch noch schaffen, den irgendwie druckreif zu bekommen, und den werden wir dann natürlich auch verlinken. Irgendwie. Genau. Jetzt können wir den wahrscheinlich nicht mit dieser Episode verlinken. Das kann man da nachträglich machen. Das machen wir nachträglich einfach rein. Genau. Das ist ja nie abgeschlossen, so ein Podcast-Text. Kann man immer wieder rein eingreifen. Genau. Ja, dann haben wir so interaktiv mal und unseren eigenen Text kritisierend mal versucht, unser einjähriges Jubiläum mit einer Selbstdeutung zu feiern. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt in unserem Selbstverständnis deutlich vorangekommen sind. Schon ein bisschen, ja, würde ich auch sagen. Genau, und mal schauen, was da noch so geht. Was machen wir in der nächsten Sendung? Ich weiß gerade gar nicht. Das werden wir sehen. Wahrscheinlich Blockchain, aber wissen wir noch nicht hundertprozentig. Naja. Bleibt offen. Ja, ja. Dann macht's gut und bis zur nächsten Sendung von Das Neue Berlin. Macht's gut. Tschüss. Ciao.